Grazie anche per questa aggiunta alla discussione. Adesso viene il dottor Storia, che parlerà. Ci sono Ho imparato in italiano, però spero che almeno rappresentanti autorevoli, non so, come il professor Vagliani o il dottor Benvenuti, intervengano, facciano qualche osservazione dopo. Dieses Referat erhebt nicht den Anspruch, den Titel angesprochenen, umfassenden Themenbereich in all seinen Aspekten erschöpfend zu behandeln, sondern ich werde mich unter Berücksichtigung des heutigen Forschungsstandes zu diesem Problem vor allem auf drei mir wichtig erscheinende Schwerpunkte konzentrieren bzw. beschränken. Erstens, die Einschätzungen der Zweiten Internationale zu den Fragen von Krieg, Militarismus und Imperialismus auf ihren Kongressen vor 1914, sowie die diesbezügliche innerparteiliche Diskussion in der SPD. Denn nur von diesem Ausgangspunkt her erscheint es mir nämlich überhaupt möglich und sinnvoll, an eine Interpretation und Beurteilung jenes Phänomens heranzugehen, das zweifellos bis heute eines der umstrittensten in der Historiografie geblieben ist und dem ich mich als zweiten Schwerpunkt zuwenden werde. Mit dem Phänomen des 4. August 1914, das heißt mit der Zustimmung der deutschen Sozialdemokratie zu den Kriegskrediten, der Ersetzung des Klassenkampfes durch den Burgfrieden mit der Bourgeoisie des eigenen Landes, des Übergangs der Partei vom bisher stets verkündeten Standpunkt des proletarischen Internationalismus auf die Position der Vaterlandsverteidigung und damit des de facto Zusammenbruchs der Zweiten Internationale. Drittens werde ich kurz eingehen auf den politischen und ideologischen Differenzierungsprozess innerhalb der Partei während des Krieges. Der Krieg machte durch seine lange Dauer und die objektive Verschärfung der Klassengegensätze einerseits sowohl den am 4. August proklamierten Burgfrieden mit der Regierung illusorisch, er bildete andererseits auch den äußeren Anlass, um die seit dem Dresdner Parteitag von 1903, der Massenstreikdebatte von 1905-6 und dem Jenaer Parteitag von 1913 immer stärker sich abzeichnende Polarisierung zwischen einem linken und rechten Flügel bis zum organisatorischen Bruch und der Spaltung der SPD in drei neue Parteien zu beschleunigen. Mit einem klaren Blick für die Zukunft der Partei hatte Rosa Luxemburg in ihrer Einschätzung des Jenaer Parteitages von 1913 diese Existenz von drei politischen Lagern innerhalb der Partei beschrieben. Nämlich die offenen Revisionisten und Reformisten wie Eduard Bernstein, die sozialistischen Monatshefte, die Gewerkschaftsfunktionäre und die gesamte süddeutsche Gruppe um Georg von Vollmar und Ludwig Frank. Dann das sogenannte marxistische Zentrum, von Luxemburg polemisch als das Sumpf bezeichnet, und das theoretische Organ Die Neue Zeit, die Kreise um Kautsky und Haase, die alle wichtigen Funktionen vom Parteivorstand bis zu den Presseorganen der Partei innehatten, und schließlich den kleinen linken Flügel um Karl Liebknecht, Clara Zetkin, Franz Mehring und Ernst Mayr. Dass auf dem Jenaer Parteitag zum ersten Mal die Vertreter des Zentrums in allen wichtigen Fragen gemeinsam mit den Revisionisten gegen den linken Flügel gestimmt hatten, wollte Luxemburg zwar nicht unbedingt als einen allgemeinen Rechtsruck der Partei interpretiert wissen, sie fügte jedoch hinzu: Diese neue Konstellation ist kein Zufall, sie ergibt sich logisch aus den Verschiebungen in den äußeren und inneren Bedingungen unseres Parteilebens und wir tun gut, das Andauern dieser Konstellation vielleicht für eine Reihe von Jahren in Aussicht zu nehmen, wenn nicht äußere Ereignisse den Gang dieser Entwicklung plötzlich beschleunigen. Diese äußeren Ereignisse waren, wie schon gesagt, der Krieg und die durch ihn aufgeworfenen drei zentralen Fragen, die die Spaltung unvermeidlich machten: die Kriegsschuldfrage, die Friedensregelung und die anzustrebende innenpolitische Umgestaltung Deutschlands, sowie schließlich vom außenpolitischen Bereich her die Auswirkungen der russischen Revolution, die Spaltung der internationalen Arbeiterbewegung und deren Diskussion auf den Konferenzen von Zimmerwald, Kindtag und Stockholm. Dabei war in der Einschätzung aller dieser Fragen schon bald erkennbar, dass die Vertreter des Zentrums, des Parteizentrums, aus dem zum überwiegenden Teil die spätere unabhängige Sozialdemokratie hervorging, weit mehr mit der Mehrheitssozialdemokratie konform gingen als mit dem Spartakusbund. Über diese Tatsache konnte von Anfang an, seit 1914, trotz der formellen Zugehörigkeit des Spartakusbundes zur unabhängigen Sozialdemokratie bis zur Gründung der eigenen kommunistischen Partei im Dezember 1918 kein Zweifel bestehen. Schon ein summarischer Überblick über die Diskussion auf den Kongressen der Zweiten Internationale sowie innerhalb der Partei scheint mir Beweis genug für die Unhaltbarkeit mancher Thesen, der Ausbruch des Ersten Weltkrieges sei für die internationale Arbeiterbewegung als ein völlig unerwartetes und überraschendes Ereignis gekommen. Wenngleich von verschiedenen führenden Persönlichkeiten aller sozialdemokratischer Parteien, die angesichts der sich verschärfenden außenpolitischen Krise im Juli 1914 zu einer außerordentlichen Sitzung des Internationalen Sozialistischen Büros in Brüssel zusammengekommen waren, die Ansicht vertreten wurde, dass auch dieser Konflikt lokalisiert, das heißt auf einen Krieg zwischen Österreich-Ungarn und Serbien beschränkt bleiben und noch nicht zu einer allgemeinen militärischen Auseinandersetzung zwischen den europäischen Großmächten führen werde, so entsprach dies meiner Meinung nach weit mehr einem bewusst zur Schau getragenen Zweckoptimismus, mit dem man sich über den Ernst der Lage hinwegreden wollte, beziehungsweise genauer gesagt dem Eingeständnis der eigenen Handlungsunfähigkeit als der wirklichen Überzeugung und Einschätzung der Lage, wie sie seit Jahren die Kongresse und Resolutionen der Zweiten Internationale kennzeichnete. Dass die Rüstungs- und Kolonialpolitik der europäischen Großmächte immer bedrohlicher auf einen allgemeinen Krieg zwischen ihnen hinsteuerte, war in der Tat die mehrheitliche Auffassung nicht nur innerhalb der deutschen Sozialdemokratie, sondern diese Auffassung kam vor allem mit hinreichender Deutlichkeit auf den verschiedenen Kongressen der Internationale zum Ausdruck. Allerdings, und dies muss hier gleich betont werden, gingen natürlich auch in der Frage von Militarismus und Kriegsgefahr die divergierenden Meinungen zwischen einem am Marxismus orientierten Flügel und verschiedenen revisionistischen Positionen bei allen Parteien der Internationale auseinander, nicht anders als etwa in der Frage der Strategie und Taktik zur politischen Machtergreifung des Proletariats im Allgemeinen. Gerade innerhalb der deutschen Sozialdemokratie waren diese ideologischen Gegensätze seit der Aufhebung des Sozialistengesetzes und der berühmten Revisionismusdebatte verstärkt hervorgetreten. Und Lenin hat 1910 einmal festgestellt, dass es schwer sei, eine andere Frage zu finden, in der solche Schwankungen, solcher Meinungswirrwarr unter den europäischen Sozialisten herrschen, wie in der Diskussion über die antimilitaristische Taktik. Es mag in der Tat als bezeichnend gelten, dass erst die unmittelbare Kriegsgefahr zwischen zwei europäischen Großmächten, nämlich die deutsch-französische Marokko-Krise von 1905, die Parteien der Zweiten Internationale überhaupt dazu veranlasste, sich eingehender mit Strategie und Taktik zur Verhinderung eines allgemeinen Krieges beziehungsweise im Falle des Ausbruchs eines solchen zu dessen möglichst schneller Beendigung zu befassen. Auf dem 1907 nach Stuttgart einberufenen Kongress der Internationale stand deshalb die Frage Militarismus und internationale Konflikte im Mittelpunkt der Diskussion. Und die dazu einstimmig verabschiedete Resolution war sowohl ein für die internationale Arbeiterbewegung verbindliches Dokument, das auch in den Jahren 1910 und 12 auf den Kongressen von Kopenhagen und Basel erneut bestätigt wurde, als auch ein Dokument, das mit hinreichender Klarheit den Charakter eines eventuellen Krieges beschrieb, nämlich als die Folge des Konkurrenzkampfes der imperialistischen Großmächte um Kolonien und Absatzmärkte auf dem Weltmarkt. Kriege, so heißt es in der Stuttgarter Resolution, werden also erst aufhören, wenn die kapitalistische Klassengesellschaft beseitigt ist. Der Kampf gegen den Militarismus und für den Frieden könne deshalb nicht von dem sozialistischen Klassenkampf im Ganzen getrennt werden. Die wichtigste Passage der Stuttgarter Resolution, die auf Vorschlag von Lenin, Martow und Luxemburg angenommen wurde, betraf aber die Verpflichtungen jeder Partei bei einem eventuellen Kriegsausbruch. Es heißt darin, droht der Ausbruch eines Krieges, so sind die arbeitenden Klassen und deren parlamentarische Vertreter in den beteiligten Ländern verpflichtet, unterstützt durch die zusammenfassende Tätigkeit des Internationalen Sozialistischen Büros, alles aufzubieten und durch die Anwendung der ihnen am wirksamsten erscheinenden Mittel den Ausbruch des Krieges zu verhindern, die sich je nach der Verschärfung des Klassenkampfes und der allgemeinen politischen Situation naturgemäß ändern. Falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte, sind sie verpflichtet, für dessen rasche Beendigung einzutreten und mit allen Kräften dahin zu streben, die durch den Krieg herbeigeführte wirtschaftliche und politische Krise zur Aufrüttelung des Volkes auszunutzen und dadurch die Beseitigung der kapitalistischen Klassenherrschaft zu beschleunigen. Dieser Passus war vor allem deshalb in die Resolution aufgenommen worden, weil die überwiegende Mehrheit des Kongresses zu Recht der Überzeugung war, dass die Idee eines politischen Massen- oder Generalstreiks zur Verhinderung des Krieges eine Illusion sei. Ein dahingehender Vorschlag war bekanntlich von britischen und französischen Delegierten immer wieder auf den Kongress der Internationale von 1914 als eine allgemein verbindliche Taktik für alle Parteien eingebracht, jedoch stets abgelehnt wurden. Ohne hier auf eine nähere Darstellung dieses Problems eingehen zu können, ist es jedoch von Interesse, die Argumente zu betrachten, mit denen sich in erster Linie die deutsche Sozialdemokratie gegen eine solche Taktik aussprach. Von Interesse deshalb, weil es uns bereits aufschlussreiche Hinweise auf das Problem deutsche Sozialdemokratie am 4. August 1914 zu geben vermag. Es war August Bebel, der sich in Stuttgart am schärfsten gegen die vom französischen Sozialistenführer Jaurès vorgeschlagene Formulierung wandte: Alle Parteien hätten die Verpflichtung, die Verhinderung des Krieges mit allen Mitteln von der parlamentarischen Intervention, der öffentlichen Agitation bis zum Massenstreik und zum Aufstand zu bewirken. Bebel entgegnete, die Erwägung von Massenstreik und Aufstand gegen den Krieg sei für Deutschland unmöglich und indiskutabel. Die Verpflichtung zur Kriegsverhinderung anerkannte er für seine Partei mit der Formulierung der am wirksamsten erscheinenden Mittel und fügte hinzu, aber darüber hinaus können wir uns nicht zu Kampfmethoden drängen lassen, die dem Parteileben und unter Umständen auch der Existenz der Partei verhängnisvoll werden könnten. Es war dies eine Auffassung, wie sie zweifellos charakteristisch war für die Mehrheit innerhalb der deutschen Sozialdemokratie, wie sie auch von Karl Kautsky in seiner Schrift Patriotismus und Sozialdemokratie von 1907 vertreten wurde und in der ganzen Massenstreikdebatte immer wieder vom rechten und Gewerkschaftsflügel der Partei zum Ausdruck gebracht wurde. Und aus der sogenannte Organisationsfetischismus der SPD deutlich abzulesen ist, der für die Entscheidung vom 4. August zu einem der ausschlaggebenden Motive werden sollte. Nämlich die Furcht vor dem Verlust der Legalität, vor einem neuerlichen Verbot der Partei, die zu einer Art Alibi wurde, radikalere Kampfmethoden der Arbeiterklasse gegen Imperialismus und Kriegsgefahr abzulehnen, wie alle anderen Überlegungen verdrängende Besorgnis, um die Erhaltung der integralen Organisationsstruktur der SPD, die dazu führte, dass man das Ziel, für welche diese Struktur überhaupt entstanden war, vergessen hatte oder vergessen wollte. Die Betrachtung der Organisationen von Gewerkschaft und Partei und seit dem Ausbruch des Krieges auch der Internationale als reine Friedensinstrumente und deren möglichst intakte Hinüberrettung auf die Zeit nach dem Kriege sollte zu einem der zentralen Punkte der sozialdemokratischen Urfriedenspolitik werden. Die Antikriegsresolutionen von Stuttgart, Kopenhagen und Basel ließen also wohl keinen Zweifel über den imperialistischen Charakter eines eventuellen Krieges zwischen den europäischen Großmächten. Und im Basler Manifest von 1912 hieß es nochmal ausdrücklich, dass ein solcher Krieg auch nicht durch den geringsten Vorwand eines Volksinteresses gerechtfertigt werden könne. Sie verpflichteten ebenso jede Partei, ihre antimilitaristische Aktivität zu verstärken. Die dazu einzuschlagende Taktik wurde allerdings notwendigerweise jeder Partei selbst überlassen. Notwendigerweise einerseits wegen des Charakters der Zweiten Internationale als einer Föderation autonomer Parteien, also einer Institution, die keine exekutiven Vorrechte besaß, und andererseits wegen der tiefen ideologischen Unterschiede der ihr angehörenden Parteien. Wenn also Kautsky 30 Jahre Nach dem Stuttgarter Kongress in seinem Buch Sozialismus und Krieg von 1937 rückblickend feststellte, dass durch die Formulierung der am wirksamsten erscheinenden Mittel zur Kriegsverhinderung die Möglichkeit offen blieb, dass jede Seite, nämlich die Rechte und die Linke, sie in einem ihr günstigen Sinne auslegen konnte, so sprach er damit zweifellos einen richtigen Sachverhalt an, nämlich, dass durch diese Resolutionen die strategisch-taktischen Differenzen nicht behoben worden waren, sondern nur vom Forum der Internationale auf den Boden jeder einzelnen Partei verlagert wurden. Von letztlich ausschlaggebender Bedeutung blieben also nur die innerhalb der einzelnen Parteien geführten ideologischen und politischen Auseinandersetzungen über Imperialismus und Kriegsgefahr. Schon beim Revisionismusstreit war von verschiedenen Vertretern des rechten Parteiflügels der traditionelle Antimilitarismus der Partei und die Forderung nach Abschaffung des stehenden Heeres zugunsten der Volksmiliz als überholt bezeichnet worden, während sich auf dem linken Flügel Luxemburg und Liebknecht als die führenden Theoretiker in Bezug auf Imperialismus und Krieg profilierten, wobei sie jedoch stets nur eine kleine Minderheit der Partei repräsentierten. Hans-Josef Steinberg hat in seiner Studie über die Ideologie der SPD von 1914 die Feststellung getroffen, dass gerade etwa Luxemburgs Schrift Die Akkumulation des Kapitals und Hilferlings Finanzkapital, also die bedeutendsten Schriften der Partei zur Imperialismustheorie von 1914, bei der Mehrheit der Partei auf völliges Unverständnis stießen. Dagegen machten sich, analog der sogenannten Ermattungsstrategie auf innenpolitischem Gebiet, die als die letzte strategische Formel des revolutionären Attentismus 1910 von Kautsky kreiert worden war und die eine schrittweise Machteroberung des Proletariats auf friedlich-parlamentarischen Wege vorsah, auch für den Bereich der außenpolitischen Beziehungen Theorien und Tendenzen gelten, die eine friedliche Entwicklung des Kapitalismus prognostizierten, wie dies zum Beispiel in Kautskys Ultraimperialismus-Theorie dargelegt wurde. Als Ausdruck dieser Tendenzen sind auch in den Jahren 1911 von sozialdemokratischen Abgeordneten im Reichstag wiederholt eingebrachte Anträge zu einer allgemeinen Abrüstung, der Glaube an eine Verhinderung von Kriegen durch die Abschaffung der Geheimdiplomatie und die Austragung der zwischenstaatlichen Konflikte durch internationale Schiedsgerichte anzusehen. Auch in der Resolution des Kopenhager Kongresses, die bezeichnenderweise von Karl Renner ausgearbeitet worden war, sind diese Überbewertung von internationalen Schiedsgerichten und der parlamentarischen Aktion zu Ungunsten der außerparlamentarischen Aktion der Arbeiterbewegung gegen den Krieg festzustellen. Alle diese Forderungen sind zweifellos als ein Ausdruck einer Annäherung an bürgerlich-pazifistische Ansichten zu werten, denn damit wurde der Krieg nicht länger als notwendiges Produkt der kapitalistischen Gesellschaft in der Epoche des Imperialismus angesehen. Es war in erster Linie die Beilegung der Konflikte am Balkan, die zu Beginn des Jahres 1913 in fast allen Parteien der Internationale eine Welle von Optimismus hervorriefen. Sie lieferte darüber hinaus Rechtfertigungen und Ausgangspositionen für die Aufstellung nur kurzfristig gültiger Theorien und verfälschte so jede klare und weitblickende Analyse der Entwicklung der Gegensätze zwischen den Großmächten. Die These, ein europäischer Krieg sei unwahrscheinlich, schien ihre Bestätigung gefunden zu haben. Ihre Verteidiger, zu denen eine ständig wachsende Zahl der führenden Sozialisten gehörte, waren der Meinung, dass die neuen wirtschaftlichen Interessen des Kapitalismus in sehr naher Zukunft eine Politik der Annäherung zwischen den Mächten und eine allgemeine Abrüstung fördern müssten. Genau diese theoretischen Überlegungen, dass nicht bloß die Politik der internationalen Arbeiterbewegung der wirkliche Garant für den Frieden sei, sondern dass es ebenso stark ökonomische Interessen des Kapitalismus selbst wären, die die Regierungen aller Länder veranlassten, die diplomatischen Konflikte anstatt durch militärische Auseinandersetzungen durch internationale Schiedsgerichte auszutragen, kamen in dem Bericht zum Ausdruck, den der holländische Sozialist Fliegen für den Kongress der Internationale vorlegte, der im August 1914 in Wien hätte stattfinden sollen. es heißt darin unter anderem: Überhaupt ist es doch heute schon eine communis opinio, dass kein Staat imstande wäre, einen Krieg zu führen, der, sogar wenn er ein siegreiches Ende nehme, einen ökonomischen Vorteil eintrüge, der den verursachten Schaden aufdecke. Auch vom kapitalistischen Standpunkt gesehen kann kein einziger Krieg einem Volk Vorteile verschaffen. Eben indem wirkliche, greifbare Interessen, die eines Krieges wert sein könnten, fehlen, wühlen nach krieglüsterne Elemente die Chauvinisten aller Herren Länder und benutzen sogenannte ethische Motive, Ehre der Nation, nationale Energie und dergleichen, um die Rüstungen zu begründen. Diese Scheingründe werden jetzt immer mehr üblich, indem die gemeinschädlichen Folgen des Krieges immer mehr ins Auge springen. In Deutschland hatte sich Hugo Haase zum Wortführer derartiger Theorien gemacht und auf dem Chemnitzer Parteitag von 1912, auf dem die Abrüstungsfrage im Mittelpunkt stand, sah er in Anlehnung an Kautskys Ultraimperialismus-Theorie eine friedliche Entwicklung der internationalen Beziehungen vor allem in folgenden drei Punkten garantiert. Erstens, in der internationalen Zusammenarbeit und Verflechtung des Kapitals, insbesondere des deutschen und englischen Handelskapitals auf dem Weltmarkt, die es den verschiedenen kapitalistischen Gruppen aller Länder für vorteilhafter erscheinen lassen, die Absatzmärkte unter sich aufzuteilen, als sich in Kämpfen zu erschöpfen, deren Ausgang für den Profit unsicher und bedrohlich sei. Weiters, in der brüderlichen Solidarität des internationalen Proletariats, und schließlich in der Angst der Regierungen, die Revolution der Völker zum Sturz der kapitalistischen Gesellschaftsordnung könnte die unvermeidliche Folge des Krieges sein. Besonders dieses letztere Motiv, die an die herrschenden Klassen gerichtete Warnung bzw. Drohung, der Krieg würde die sozialistische Revolution hervorbringen, war ein bis zum letzten Tag vor Kriegsausbruch von der SPD unter internationale gebrauchtes Argument, sein letztlich aber bloß fatalistisch-defensiver Charakter, der die eigene Ohnmacht und Handlungsunfähigkeit nur schwer kaschieren konnte, war bis 1914 von den Regierungen längst als solcher erkannt worden. Man kann also ganz allgemein feststellen, dass Theorien über eine friedliche Entwicklung des Kapitalismus und Ansätze, eventuelle Kriegsursachen nicht mehr in ökonomischen, sondern mehr in psychologischen Motiven zu suchen, also Theorien, die in ihrer letzten Konsequenz eine Infragestellung bzw. Revision der Resolutionen von Stuttgart, Kopenhagen und Basel bedeuteten, innerhalb der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung vor dem Ersten Weltkrieg weit verbreitet waren. Sie blieben gleichwohl nicht unwidersprochen. Innerhalb der SPD war es vor allem Luxemburg, die sich dagegen verwahrte, die Kriegsgefahr nicht mehr aus den objektiven Tendenzen des Kapitalismus, sondern aus den subjektiven Intentionen einiger Chauvinisten und Kriegshetzer abzuleiten und ein angebliches ökonomisches Interesse des Bürgertums an der Aufrechterhaltung des Friedens zu konstruieren. In Verteidigung ihrer Imperialismustheorie warf Luxemburg ihren Kritikern vor, ich zitiere, sie versuchten, der Bourgeoisie einzureden, dass der Imperialismus und Militarismus ihr selbst vom Standpunkt ihrer eigenen kapitalistischen Interessen schädlich sei. Dadurch die angebliche Handvoll der Nutznießer dieses Imperialismus zu isolieren und so einen Block des Proletariats mit breiten Schichten des Bürgertums zu bilden, um den Imperialismus zu dämpfen. Die Generalauseinandersetzung zur Austragung des weltgeschichtlichen Gegensatzes zwischen Proletariat und Kapital verwandelt sich damit in die Utopie eines historischen Kompromisses zwischen Proletariat und Bourgeoisie zur Milderung der imperialistischen Gegensätze zwischen kapitalistischen Staaten. Neben diesen summarischen Hinweisen auf die ideologischen Differenzen in Bezug auf Imperialismus und Krieg innerhalb der Sozialdemokratie und der Internationale, die uns an die Problematik des Verhaltens der Partei bei Kriegsausbruch heranführen, erscheint es mir notwendig, noch kurz zwei weitere charakteristische Merkmale der SPD-Politik von 1914 kurz anzudeuten. Erstens, ein langsames, aber unverkennbar immer stärker werdendes Einschränken auf nationalistische Positionen bei verschiedenen diplomatischen Krisensituationen. Diese Tendenz, der eigenen Regierung ein pazifistisches Zeugnis auszustellen und bloß die Regierungen der anderen am Konflikt beteiligten Länder für forcierte Rüstungspolitik und Kriegshetze verantwortlich zu machen, beschränkte sich allerdings nicht bloß auf die deutsche Sozialdemokratie, sondern war auch in allen anderen europäischen Arbeiterparteien verbreitet. Die beiden Marokko-Krisen von 1905 und 1911, da zwischen Deutschland und England in Gang befindliche Flottenrüsten sowie die Kolonialpolitik führten zu schweren Differenzen, ja gegenseitigen Beschuldigungen und Vorwürfen des Nationalismus zwischen der deutschen und englischen Sozialdemokratie einerseits und der deutschen und französischen andererseits. Die bosnische Annexionskrise von 1908, bei der sich bekanntlich die österreichische Sozialdemokratie zu keiner prinzipiellen Verurteilung dieses Schrittes der eigenen Regierung durchringen konnte, und ihr deshalb den berechtigten Vorwurf der serbischen Partei eintrug, sie billige mit dem Argument einer Kulturmission die imperialistische Außenpolitik Österreich-Ungarns am Balkan, das Verhalten des rechten Flügels der italienischen sozialistischen Partei im Libyenkrieg, all das zeigte deutlich genug, dass schon lange vor der Jugendkrise von 1914 der Begriff des proletarischen Internationalismus von den Sozialdemokraten in London, Paris, Berlin oder Wien eine verschiedene Auslegung fand, wenn der Krieg oder ein diplomatischer Konflikt die Probe aufs Exempel erforderte. Das zweite charakteristische Merkmal der SPD-Politik, auf das ich angesprochen habe, ist der innenpolitische Primat, unter dem die Partei seit jeher an die Beurteilung der deutschen Außenpolitik und der internationalen Konflikte herangeht. Ich meine damit den seit der Aufhebung des Sozialistengesetzes besonders stark einsetzenden Prozess der Gewichtsverschiebung von der internationalen Klassenloyalität zur Klassenloyalität nur mehr mit der eigenen Partei und deren Organisationen. Dies zeigte sich besonders deutlich in der Stellungnahme der Partei zur zweiten Marokko-Krise. Die sogenannten Hottentottenwahlen von 1907, die Reichstagswahlen, bei der die Sozialdemokratie zum ersten Mal in ihrer Geschichte empfindliche Verluste hinnehmen musste, hatte zu schweren innerparteilichen Auseinandersetzungen geführt. Der rechte Flügel der Partei, seit jeher einer prinzipiellen Verurteilung der Kolonialpolitik abgeneigt und nationalistische Positionen vertreten, machte die angebliche falsche Haltung der Partei in der Kolonialfrage, nämlich die Ablehnung der von der Regierung geforderten Finanzierung ihrer Afrikapolitik, dafür verantwortlich, dass sie es den bürgerlichen Parteien durch die Entfesselung einer mit nationalistischen Parolen geführten Wahlkampagne gegen die vaterlandsverräterische Sozialdemokratie ermöglicht habe, der SPD eine Wahlniederlage beizubringen. Diese Argumentation, dass sich die Partei auf keinen Fall wieder in eine Lage drängen lassen dürfe, in der ihr bei den Wahlen wieder der Vorwurf der Vaterlandslosigkeit unterschoben werden könne, machte sich der Parteivorstand auch in der Marokko-Krise von 1911 mit Blick auf die Reichstagswahlen von 1912 zu eigen. In erster Linie aus diesen innenpolitischen Erwägungen heraus, sowie unter Hinweis auf eine mögliche friedliche Zusammenarbeit des französischen und deutschen Kapitals in Marokko, die eine Beilegung des Konflikts als in beiderseitigem Interesse liegend erwarten lasse, lehnte es der Parteivorstand nicht nur ab, größere Aktionen gegen die eigene Regierung zu unternehmen, sondern er weigerte sich auch, der von den französischen Genossen vorgeschlagenen Einberufung des Internationalen Sozialistischen Büros zur Beratung des Konflikts zuzustimmen. Die nationalistischen sozialistischen Monatshefte, das theoretische Organ des rechten Flügels, gingen sogar noch darüber hinaus, sie ergriffen offen Partei für die deutschen Interessen in Marokko und bezeichneten die französische Marokko-Politik als eine Missachtung der Gleichberechtigung Deutschlands in Marokko. Die stillschweigend vorgenommenen Identifizierung der Interessen der deutschen Arbeiterklasse mit den Zielen der Außenpolitik der Regierung bzw. mit dem militärischen Sieg Deutschlands, wie es zur unumstößlichen Prämisse der mehrheitssozialdemokratischen Burgfriedenspolitik während des Krieges werden sollte, war also ebenso lange vor 1914, zumindest vom rechten Flügel der Partei, theoretisch längst vorweggenommen. Es war wiederum Luxemburg, die die Bagatellisierung der Marokko-Krise durch den Parteivorstand und die Unterordnung dieser Frage und den innenpolitischen Erwägungen der kommenden Reichstagswahl kritisierte und als ein Abgehen von den bisherigen Prinzipien der Partei und als eine grobe Vernachlässigung ihrer internationalistischen Pflichten bezeichnete. Sie schrieb damals: Sündigt die Stellungnahme des Parteivorstandes durch zu geringes Vertrauen auf die siegreiche Kraft unserer Losungen, so scheint sie uns andererseits die Wirkung der Kapitalsinteressen als Friedensgarantie stark zu überschätzen. Es mag stimmen, dass die auswärtige Politik der Bethmann und Kiederlen lediglich die Spanne zwischen den zwei Klicken der Minenausbeutung auszumessen sich getraut, aber das Spiel auf dem vulkanischen Boden der internationalen Gegensätze ist selbst für größere Geister als diese Kommis des Kapitalismus ein Spiel mit verbundenen Augen. Nicht Mannesmann oder Thyssen allein entscheiden über den weiteren Gang des Abenteuers, das, wie alle weltpolitischen Verstöße, leicht den eigenen Arrangeuren über den Kopf wachsen und sich aus einem frivolen Spiel mit Zündhölzern zum Weltenbrand auswachsen kann. Deshalb ist es unseres Erachtens nach Pflicht der Sozialdemokratie, nicht die öffentliche Meinung zu beruhigen, sondern umgekehrt sie aufzurütteln und vor den in jedem solchen Abenteuer der heutigen Weltpolitik schlummernden Gefahren zu warnen. Nicht auf die Friedensinteressen irgendeiner Kapitalistenklique, sondern lediglich auf den Widerstand der aufgeklärten Volksmassen als Friedensfaktor gezielt es uns zu rechnen. Es bedurfte bekanntlich der Veröffentlichung des Briefes Moltenburgs an das internationale sozialistische Büro durch Luxemburg in der Leipziger Volkszeitung, um die Partei überhaupt in der Marokko-Frage aktiv werden zu lassen. Dass Luxemburg dafür vom Vorstand wegen parteischädigenden Verhaltens jedoch verurteilt wurde, gibt uns ein anschauliches Bild über die innerparteiliche Konstellation am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Geradezu paradox jedoch muss es anmuten, dass jene Sitzung des Internationalen Sozialistischen Büros, das im September 1911 auf Druck der französischen Partei und aufgrund der Aktion Luxemburgs endlich zur Beratung der Marokko-Frage und der dabei aufgetretenen Differenzen zwischen den deutschen und französischen Sozialdemokraten zusammentrat, unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagte, dass also die Internationale zur Beilegung ihrer internen Spannungen, anstatt die Öffentlichkeit vor der Arbeiterbewegung auch zu erörtern, selbst zum Mittel der Geheimdiplomatie greifen musste, zu jener Geheimdiplomatie, die erst ein Jahr zuvor der Kopenhager Kongress als ein Instrument der Kriegsvorbereitung der Regierungen verurteilt hatte. Als eigentlicher Präzedenzfall für die Entscheidung vom 4. August muss aber die Zustimmung der Reichstagsfraktion zur Finanzierungsvorlage für den Wehretat im Reichstag von 1913 angesehen werden. Damit hatte die Partei zum ersten Mal ihren bisher unumstößlichen Grundsatz, diesem System keinen Mann und keinen Groschen aufgegeben. Von Regierungsseite war diese Entwicklung der Sozialdemokratie stets mit Aufmerksamkeit verfolgt worden, wobei die offizielle Theorie und Praxis der Partei und die Informationen der politischen Polizei genügend Kenntnisse über die innerparteilichen Auseinandersetzungen vermittelten. Die immer stärkere Isolierung des kleinen linken Flügels bei gleichzeitigem Anwachsen des Rechten zu Kooperation und Mitarbeit innerhalb des bestehenden Systems bereiten Flügels in die Gewerkschaften und die süddeutsche Gruppe. Dieses Interesse der Regierung war ausgerichtet einerseits auf eine eventuelle Regierungsbeteiligung der Sozialdemokratie, wie es schon unter Bülow und im verstärkten Maße unter Bethmann-Hollweg für die Fortführung seiner Politik der Diagonale kurzzeitig ins Auge gefasst worden war, andererseits im Hinblick auf die Behandlung der Sozialdemokratie für den eventuellen Kriegsfall. Seit 1906 lagen bekanntlich Pläne vor, die für den Kriegsfall die sofortige präventive Verhaftung der Führer der SPD und der nationalen Minderheiten vorsahen. Und zwar ohne Regierungserlass, sodass die Ausführung vollkommen in den Händen der Militärkommandos gelegen hätte. Gegen diese Taktik einer zwangsweisen Herstellung der inneren Geschlossenheit des Reiches für den Kriegsfall, die vor allem vom Kaiser und dem Generalstab vertreten wurde, hatte sich aber schon bald Kritik und Bedenken aus liberaleren Regierungskreisen angemeldet, die dazu den Weg der direkten Verhandlungen und Kontaktaufnahme angesichts der positiven Entwicklung der Partei für erfolgversprechender hielten. Wenngleich es in den Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Ressorts bis 1914 zu keiner verbindlichen Einigung über die Behandlung der Sozialdemokratie für den Kriegsfall kam, so hatten doch die verantwortlichen Behörden und Politiker spätestens bis 1910 gelernt, die kleinen linksradikalen Flügel von der übrigen Partei zu unterscheiden und daraus die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Auf jeden Fall ist im Juli 1914 auf Regierungsseite das Wiederaufleben dieser unentschiedenen Politik zwischen Zuckerbrot und Peitsche gegenüber der SPD wieder festzustellen. Während der Kaiser und die Militärkreise diesem Wandlungsprozess der Sozialdemokratie offenbar wenig Beachtung oder Glauben schenkten und Kaiser Wilhelm bekanntlich noch am 29. Juli notierte, man dürfe die antimilitaristischen Umtriebe der Sozialdemokratie nicht länger dulden, sondern müsse im Wiederholungsfalle Belagerungszustand proklamieren und die Führer samt und sonders tutti quanti einsperren lassen, hatte sich aber schon längst die elastischere Taktik des Reichskanzlers durchgesetzt. Wie sollen, wenn Krieg kommt, die Sozialdemokraten behandelt werden, schrieb am 23. Juli der persönliche Referent und geopolitische Berater des Reichskanzlers Kurt Ritzler in sein Tagebuch. Sich sofort ihrer Zustimmung versichern, selbst und menschlich mit ihnen verhandeln, von den Militärs garantieren gegen die Dummheit uniformierter Sozialistenfresser geben lassen. Der Kanzler will dies tun. Es scheint aber, dass die Militärs sich weigern werden, den Belagerungszustand und seine Handhabung aus den Händen zu geben. Und am 27. Juli, also einen Tag nach der Unterredung des Parteivorsitzenden Haase im preußischen Innenministerium, mit der diese Taktik Wittmann-Hollwegs ihren ersten erfolgreichen Schritt unternommen hatte, notierte Ritzler erleichtert: Morgen soll sozialdemokratische Demonstration für den Frieden sein. Wäre verhängnisvoll. Natürlich gibt es wieder Generale, die gleich eingreifen und schießen und es den Roten zeigen wollen. Gott sei Dank hat der Kanzler energisch eingegriffen. Dieser energische Eingriff Bethmanns hatte darin bestanden, dass er schon am 18. Juli die Erklärung des Belagerungszustandes für das gesamte Reichsgebiet verboten hatte, um, wie er sich ausdrückte, nicht die tiefe Einheitlichkeit und Stärke des patriotischen Empfindens zu stören, und am 25. Juli an alle Militärkommandos die Anweisung ergangen war, von Verhaftungen der sozialdemokratischen Führer Abstand zu nehmen. Als dann in der entscheidenden Unterredung vom 28. Juli der Abgeordnete Südekum als Vertreter des Parteivorstandes dem Kanzler zusicherte, dass von Seiten der Sozialdemokratie in Anerkennung des Friedenswillens der Regierung keinerlei wie immer geartete Aktion, General- oder partieller Streik, Sabotage und dergleichen geplant oder auch nur zu befürchten sei, konnte ihm Wittmann-Hollweg dafür seinen verbindlichsten Dank aussprechen und auf der Sitzung des preußischen Staatsministeriums am 30. Juli die Versicherung abgeben, dass von den Sozialdemokraten nichts zu befürchten sei. Damit war für die Regierung die Operation Sozialdemokratie und Krieg im Wesentlichen gelaufen. Aus der Rotte, die es nicht verdient, den Namen Deutsche zu tragen, wie sich Kaiser Wilhelm einmal ausgedrückt hatte, war also eine Partei geworden, der man vertrauen konnte, dass sie sich so verhalten würde, wie es sich für jeden Deutschen unter den gegenwärtigen Verhältnissen geziemt, wie es im Erlass des Kriegsministeriums vom 31. Juli an alle Generalkommandos hieß. Die sofortige und übereilte Kriegserklärung an Russland vom 1. August verfolgte lediglich noch den Zweck, den seit jeher in der Sozialdemokratie bestehenden, seit der russischen Revolution von 1905 allerdings heftig umstrittenen und keineswegs mehr einheitlich gebilligten Antizarismus entsprechend auszunutzen und dem Krieg vor allem einen gegen den Zarismus gerichteten Charakter zu unterschieben. Als am 31. Juli der Belagerungszustand für das gesamte Reichsgebiet erklärt und damit alle Antikriegsdemonstrationen verboten wurden, fügte sich die SPD widerstandslos. Die antimilitaristischen Aktionen gegen die Kriegsgefahr gingen über den von der Regierung zugestandenen legalen Rahmen niemals hinaus. Die Zustimmung zu den Kriegskrediten im Reichstag vom 4. August war nur mehr die logische Folge dieser politischen Kapitulation, die im Übrigen durch die Entscheidung der Gewerkschaften vom 2. August schon vorweggenommen wurde. Wie ist also aus der Sicht des Historikers die Entscheidung der SPD vom 4. August zu beurteilen und worin sind ihre ausschlaggebenden Motive zu suchen? Die Meinungen gehen dabei, wie bekannt, je nach dem ideologischen Standpunkt des Betrachters weit auseinander. Sie reichen von der Feststellung des Verrats der von Opportunismus und Nationalismus geleiteten Führer der Sozialdemokratie, die hinter dem Rücken der gegen den Krieg demonstrierenden Arbeiter insgeheim mit der Regierung verhandelten und dadurch die Entfesselung des Krieges erleichterten, wie es im Allgemeinen in der DDR-Historiografie heißt, bis hin zur genau entgegengesetzten und in der Tradition des rechten Parteiflügels stehenden These, die Parteiführung hätte damals nichts anderes getan, als ihre Politik der Stimmung und dem Willen der Massen angepasst. Lenin, der zwar ebenfalls die These vertrat, sowohl die Führer, nicht aber die Massen hätten im kritischen Augenblick des Kriegsausbruchs die Möglichkeit gehabt, ihren Willen zum Ausdruck zu bringen und abzustimmen, hat in seiner Schrift von 1916, seiner Imperialismus-Schrift von 1916, diesen Ansatz insofern weitergeführt, als er in Kritik an einer bloß von der subjektiv-politischen Ebene ausgehenden Erklärung der Entstehung des Opportunismus und Sozialchauvinismus innerhalb der Partei, dessen soziale Basis in der Arbeiterbewegung selbst analysiert und mit der Herausbildung einer durch Kolonial- und Monopolprofite bestochenen Arbeiteraristokratie erklärt hat. Wenn es auch zweifellos richtig ist, dass nicht nur die Mittelschichten und das städtische und ländliche Kleinbürgertum, sondern auch weite Kreise der Arbeiterklasse vor 1914 von der nationalistischen Propaganda der bürgerlichen Parteien und der verschiedenen altdeutschen und vaterländischen Vereine beeinflusst waren, die Wahlen von 1907 waren ja schon ein Indiz dafür gewesen und das sogenannte August-Erlebnis bildete den weiteren Beweis dafür, so wäre es jedoch meines Erachtens ebenso zweifellos falsch, dass diese Tatsache von ausschlaggebender Bedeutung für die Entscheidung der Führung der Partei vom 4. August gewesen wäre. Denn dieses Argument, die Führung hätte nichts anderes getan, als dem Willen der Massen entsprochen, ja unter deren Druck so und nicht anders gehandelt, taucht nämlich im Wesentlichen erst später als Rechtfertigungsthese in den Kreisen des rechten Parteiflügels auf und ist in dieser Form beziehungsweise leicht abgeschwächt in die Historiografie eingegangen. Wird man also meines Erachtens die These vom angeblichen Druck der Massen auf die Führung entsprechend relativieren müssen, so trifft dies wohl ebenso auf die Verratsthese zu, und zwar weniger wegen des darin enthaltenen und oft kritisierten moralischen Werturteils, als vielmehr, wie sich Susanne Miller ausdrückte, weil nämlich in dieser These bei Unterlassung jeglicher differenzierten Untersuchung der Stimmung der Arbeitermassen diese als kriegsgegnerisch von Anfang an geschildert werden. Erscheint also die Feststellung des Verrats, wenngleich der eklatante Widerspruch zwischen den Resolutionen der Internationale und dem Verhalten der Partei vom 4. August nicht übersehen werden kann und darf, für die Gesamtpartei als zweifellos übertrieben, so wird man andererseits ihre partielle Berechtigung kaum bestreiten können, für die Aktion Südekums wäre am gleichen Tag, als in Berlin noch Antikriegsdemonstrationen stattfanden, dem Reichskanzler seine Stillhalteversprechung gab, sowie für die Aktion jener rechten Parteikreise um Ludwig Frank, die unter Umgehung und unter Vorgriff der Entscheidung der Reichstagsfraktion bereits Ende Juli beschlossen, auf jeden Fall für die Kriegskredite zu stimmen, und zwar nötigenfalls auch unter Bruch der Parteidisziplin. Nun schreibt man die vielfachen Motive, die zur Entscheidung vom 4. August geführt haben, mit der Furcht vor einer neuen Illegalisierung und damit verbundenen Zerstörung der Organisation der Partei, mit dem Antizarismus, der eine bestimmte ideologische Integrationsfunktion ausübte, mit der Hoffnung, sich endlich vom Odium der vaterlandslosen Gesellen befreien und als Kompensation dafür eine neue Orientierung auf innenpolitischem Gebiet erreichen zu können, mit der Abneigung der Partei gegen alle außerhalb der Legalität liegenden Aktionen, mit der Hochschätzung der Fraktionsdisziplin, mit dem durch das Täuschungsmanöver der Regierung erzielten Eindruck eines vom Zarismus aufgedrängten Verteidigungskrieges, so waren alle diese Gründe von durchaus unterschiedlicher Bedeutung und Gewichtigkeit für die Vertreter des linken und des rechten Flügels der Partei. Auch von daher ergab sich, abgesehen von den objektiven Faktoren wie der langen Dauer des Krieges und der damit verbundenen Verschärfung der Klassengegensätze, von Anfang an die Gefahr, dass mit dem Wegfall eines dieser Gründe der innerparteiliche Urfrieden nicht anders als jener mit der Regierung zerbrechen und zur Spaltung der Partei führen würde. Das Minderheitsvotum vom 3. August in der Reichstagsfraktion enthielt daher bereits den Kern der neuen Partei in sich. Karl Liebknecht, der als erster durch seine Abstimmung vom 2. Dezember 1914 seine Position revidierte, hat dargelegt, dass ihm zur Zustimmung vom 4. August nur die heilige Verehrung, die damals noch der Fraktionsdisziplin entgegengebracht wurde, und zwar am meisten vom radikalen Flügel, die ein Separatvotum als eine schlechthin unfassbare Sache ansah, bewogen hat und die vorerst als einzige zielführende Strategie den Kampf innerhalb der Fraktion zu einer Richtungsänderung offen ließ. Im einmal vollzogenen Entschluss zum Bruch mit der Fraktionsdisziplin war daher bei Liebknecht auch schon die radikale Ablehnung sowohl der Burgfriedenspolitik mit der Regierung als auch der Vaterlandsverteidigung impliziert, wie dies in seinen im Herbst 1914 ausgearbeiteten Thesen zum Ausdruck kommt und wie dies Luxemburg wenig später in ihrer berühmten Junius-Broschüre tat, nämlich die Einschätzung des Krieges als eines zwar von Deutschland und Österreich-Ungarn ausgegangenen, aber von beiden kriegsführenden Parteien mit imperialistischen Zielsetzungen geführten Krieges, weshalb das Proletariat in diesem Kriege mit keinem militärischen Lager seine Sache identifizieren könne, die Ablehnung der Einschätzung des Klassenkampfes und der Internationale als reine Friedensinstrumente, die unbedingte Notwendigkeit des Aufbaus einer neuen Internationale. Damit ergab sich, wenn auch noch nicht in allen, so doch in den wesentlichen Punkten, von Anfang an eine Übereinstimmung der Gruppe Internationale, also des späteren Spartakusbundes, und der mit dieser zusammenarbeitenden Organisationen, mit den von Lenin als Plattform für den Aufbau einer neuen Internationale vorgelegten Thesen bei der ersten Zimmerwalder Konferenz vom September 1915. Lehnte also der Spartakusbund die Fraktionserklärung vom 4. August insgesamt und prinzipiell ab, da sie, wie sich Luxemburg einmal ausdrückte, nur eine etwas andere Stilisierung der Regierungserklärung darstelle, so nahmen jene 20 Abgeordnete des linken Zentrums der Partei, die im Dezember 1915 zum ersten Mal gegen die Kriegskredite stimmten und die sich im März 1916 als sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft konstituierten, aus der die spätere unabhängige Sozialdemokratie hervorging, so nahmen diese 20 Abgeordnete die Frage der von der Partei gleichzeitig mit der Anerkennung der Landesverteidigung ebenfalls eingegangene Burgfriedenspolitik mit der Regierung zum Ausgangspunkt ihrer Kritik und ihres politischen Handelns, da nach ihrer Meinung sich die Partei damit jeder möglichen Einflussnahme auf die Innen- und Außenpolitik der Regierung beraubte und de facto zum politischen Immobilismus verurteilte. Den großen praktischen Gegensatz zwischen der Mehrheitssozialdemokratie und der unabhängigen Sozialdemokratie bildete also, wie sich Kautsky in seinem Brief an Viktor Adler vom August 1916 ausdrückte, das Problem, ob man als Regierungspartei oder als Oppositionspartei fungieren solle. Damit ist schon angedeutet, dass die grundsätzlichen Differenzen sowohl auf der Ebene der internationalen Politik der Arbeiterbewegung, das heißt in den Auseinandersetzungen und Diskussionen um die Schaffung einer neuen Internationale, als auch in der Frage der Landesverteidigung und des Weges zur innenpolitischen Umgestaltung Deutschlands zwischen Mehrheitssozialdemokratie und unabhängiger Sozialdemokratie einerseits und dem Spartakusbund andererseits verliefen. Die Gegensätze zwischen Mehrheitssozialdemokratie und unabhängiger Sozialdemokratie hingegen waren taktischer Natur, nämlich auf welche Art und Weise man diese innenpolitische Neuorientierung, die schon bald nach Kriegsausbruch zu einem Schlagwort geworden war, am ehesten erreichen konnte. Dabei setzte die unabhängige Sozialdemokratie im Wesentlichen die Politik des ehemaligen Parteizentrums fort, während die Mehrheitssozialdemokratie mehr oder weniger bruchlos an die Linie des rechten Parteiflügels anknüpfte und diese bis Kriegsende beibehielt. Die vom Spartakusbund vertretene These der Umwandlung des imperialistischen Krieges in den revolutionären Bürgerkrieg lehnten hingegen beide Parteien, wenn auch mit geringfügigen Unterschieden, ab. In dem Bestreben einer vollständigen, gleichberechtigten Integration der Arbeiterbewegung in die bestehende Gesellschaftsordnung, wobei hier unter gleichberechtigt in erster Linie die Abschaffung des diskriminierenden Dreiklassenwahlrechts in Preußen verstanden wurde, in diesem Bestreben also, sind hingegen die ausschlaggebenden Motive der Mehrheitssozialdemokratie für die Entscheidung vom 4. August zu suchen. Diese Möglichkeit erschien ihr am besten durch ein loyales Verhalten gegenüber der Regierung gegeben. Diese gleichberechtigte Integration hoffte sie also als Kompensation für die während des gesamten Krieges geübte Burgfriedenspolitik von oben zugestanden zu erhalten. Dabei erschienen ihr die Worte des Kaisers vom 1. August, er kenne keine Parteien mehr, sondern nur mehr Deutsche, schon wie eine erste Ankündigung und Vorleistung auf diese angestrebte Aussöhnung von Arbeiterschaft und bürgerlichen Staat, als die Möglichkeit des Nachholens jenes Prozesses der inneren Reichsgründung, die seit 1871 ausgeblieben war und die bei der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung bloß in Form ihrer negativen Integration stattgefunden hatte. Am prägnantesten hat ein Vertreter der Mehrheitssozialdemokratie, nämlich Ludwig Frank, diese ihre Hoffnungen auf die Formel gebracht. Statt eines Generalstreiks führen wir für das preußische Wahlrecht einen Krieg. Und Eduard David, einer ihrer prominentesten Führer, hat am 11. August 1914 diese Politik und ihre innenpolitischen Kriegsziele, wenn ich diesen Ausdruck einmal gebrauchen darf, so abgeschätzt und zusammengefasst. Ein Sieg Russlands in diesem Krieg würde jede Aussicht auf eine Demokratisierung Deutschlands zunichte machen. Im Falle eines deutschen Sieges, und das ist hier die Frage, die uns beschäftigt, denn die Politik der Mehrheitssozialdemokratie war ja auf einen deutschen Sieg ausgerichtet, in diesem Falle sieht David folgende Möglichkeiten. Ich zitiere. Im Falle des Sieges, was wahrscheinlicher, gegenüber dem an der Spitze seines siegreichen Heeres zurückgekehrten Hohenzollern-Kaiser jeder Gedanke auf Revolution und Republik für unsere Lebenszeiten abgetan. Also modus vivendi mit der Monarchie notwendig. Neben der militärisch-nationalistischen Welle eine starke Welle demokratischer Gefühle. Anspruch der heimkehrenden Krieger auf staatsrechtliche Gleichberechtigung. Die preußische Wahlreform muss als Frucht gepflückt werden. Um diesen Preis auch Konzessionen unsererseits an die monarchische Form, parlamentarisch-demokratische Regierungsform unter monarchischer Spitze. Notwendigkeit für uns zu positiver Mitarbeit auf dem Gebiet der Wehrforderungen, auch in der Frage der eventuellen territorialen Veränderungen, dürfen wir uns nicht durch doktrinäre Negation im Gegensatz zu der ganz allgemeinen Stimmung setzen. Wurde diese angestrebte innenpolitische Neuorientierung, die der Krieg bringen sollte, zu Kriegsbeginn bei verschiedenen Gesprächen von Vertretern der Mehrheitssozialdemokratie mit der Regierung noch als eine Hoffnung ausgesprochen, so musste sich diese Hoffnung umso mehr zur Forderung, zur Warnung und zur Drohung steigern, je mehr sich im Verlauf des Krieges herausstellte, dass sich diese Hoffnung als leere Illusion erwies und damit für die Partei die Gefahr der Selbstisolierung und der Abwanderung der Massen nach links zur sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft und zum Spartakus zunahm. In einer diesbezüglichen Unterredung mit Bethmann wurde dies von David im Juli 1915 als der Differenzierungsprozess innerhalb der Parteiopposition schon so weit fortgeschritten war, dass sich die Gruppenbildungen bereits deutlich abzeichneten, folgendermaßen zum Ausdruck gebracht. So schreibt er in seinem Tagebuch: Wir dürfen nicht in die Opposition gezwungen werden, sonst Kluft größer als vorher und die Radikalen haben die Führung. Er, nämlich Bethmann, fragt, ob ich sicher bin, dass dann, das heißt bei einer günstigen Regelung des preußischen Wahlrechts, die reformistische Taktik siegt. Ich bejahe. Die äußerste Linke splittert vielleicht ab, bildet eine international-revolutionäre Partei, bleibt aber ohne Massen. Mit diesem Zitat, glaube ich, ist die Zielsetzung der sozialdemokratischen Durchbruchspolitik, aber gleichzeitig auch ihr Dilemma klar umschrieben. Je mehr sich im Laufe des Krieges die Antikriegsstimmung, die Streikbewegung verstärkte, gleichzeitig aber alle innenpolitischen Reformen von der Regierung strikt abgelehnt wurden, und bis zur Osterbotschaft des Kaisers von 1917 war die preußische Wahlreform ja nicht einmal auch nur verbal angegangen und diskutiert worden. Je länger also jene Reformen und Erfolge der Burgfriedenspolitik ausblieben, die allein die Partei vor den Massen hätte legitimieren können, umso mehr geriet die Partei in die Gefahr der Selbstisolierung von den Massen, wie dies schon bei den ersten Antikriegsdemonstrationen vom Frühjahr und Sommer 1916, später bei der Matrosenbewegung des Sommers 1917 und schließlich vor allem beim Januarstreik von 1918 deutlich zum Ausdruck kam. Susanne Miller hat zur Bilanz dieser sozialdemokratischen Burgfriedenspolitik festgestellt, dass das faktische Ergebnis dieser von Mehrheitssozialdemokratie und Gewerkschaften angestrebten Vermittlerrolle zwischen Regierung und Arbeiterbewegung, diese Kompensationshoffnung von innenpolitischen Reformen für den Verzicht auf jegliche Opposition und für die möglichste Verhinderung jeder weiteren Radikalisierung und Linksentwicklung der Arbeitermassen nichts anderes war als eine ununterbrochene Kette von Niederlagen, sich selbst eingestandenen und nicht eingestandenen. Hingegen war es, wie es Arthur Rosenberg, dessen Studie über die Entstehung der Weimarer Republik, in ihren Einschätzungen der grundlegenden politischen Linien mir immer noch Gültigkeit zu besitzen scheint, formuliert hat, die geschichtliche Bedeutung der unabhängigen Sozialdemokratie, dass sie wieder die gesamte sozialistische Bewegung Deutschlands in die Opposition gegen das bestehende System gebracht hat. Bis zu diesem Zeitpunkt, den hier Rosenberg im Auge hat, nämlich den Sommer 1917, als auch die Mehrheitssozialdemokratie zu einer gemäßigten Oppositionsrolle überging, die aber niemals über die Aktionen der anderen im interfraktionellen Ausschuss vertretenen bürgerlich-liberalen Parteien hinausging, war allerdings auch die endgültige Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung vollendete Tatsache geworden. Hatte die Haltung zur Burgfriedenspolitik den Ausgangspunkt der im März 1916 konstituierten sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft gebildet, so verschärften sich in den Jahren 1916 und 17 diese Gegensätze anhand der verschiedenen Einschätzungen zu mehreren Fragen, die schließlich im Jänner 1917 zum Ausschluss der Arbeitsgemeinschaft und zu ihrer Konstituierung als selbstständige Partei auf dem Parteitag von Gotha zu Ostern 1917 führte. ging die Mehrheitssozialdemokratie von der Voraussetzung eines deutschen Sieges aus und identifizierte die Arbeiterinteressen schlechthin mit dem Sieg der deutschen Waffen, so waren die Vorstellungen der Unabhängigen wie eine Rückkehr zum Status quo von 1914 ohne Sieger und Besiegte. Versuchte die Mehrheitssozialdemokratie in Zusammenarbeit mit gemäßigten bürgerlichen Parteien eine gemeinsame Plattform zur Abwehr des extremen Annexionismus der Altdeutschen zu erreichen, wobei allerdings die verschiedenen Strömungen innerhalb der Mehrheitssozialdemokratie sich ebenfalls auf territoriale Annexionen im Osten, ein deutsches Kolonialreich oder Konzeptionen wie jene von den sozialistischen Monatsheften propagierten Kontinental- bzw. Mitteleuropa-Pläne erstreckten und das Selbstbestimmungsrecht für Elsass-Lothringen prinzipiell ausschlossen, so stand die unabhängige Sozialdemokratie auf dem konsequenten Standpunkt des Selbstbestimmungsrechts, der unter Umständen auch den Verlust von Elsass-Lothringen einkalkulierte. Vertrat die Mehrheitssozialdemokratie bis Kriegsende die These von einem Deutschland aufgezwungenen Verteidigungskrieg, beziehungsweise erklärte die Kriegsschuldfrage als für irrelevant oder zweitrangig, so stand für die Unabhängigen der imperialistische Charakter des Krieges auch von deutscher Seite fest. Den letztlich auslösenden Faktor der Spaltung bildete schließlich die Entwicklung der Partei in Berlin, der im Oktober 1916 von Seiten der Mehrheitssozialdemokratie mit Hilfe der Regierung durchgeführte Vorwärtsraub, das heißt die Ausschaltung der Oppositionsvertreter aus dem Zentralorgan der Partei und verschiedenen anderen Presseorganen, sowie die Auswirkungen der russischen Februarrevolution, die das zu Wege gebracht hatte, was bisher in Deutschland in den drei Kriegsjahren nicht zu erreichen gewesen war. Die Umgestaltung Deutschlands stand damit plötzlich auf der Tagesordnung. Die unmittelbaren Folgen der russischen Revolution und der Friedensformel des Petroburger Sowjets auf die innenpolitische Situation Deutschlands waren vielfältiger Natur. Auf Seiten der Arbeiterbewegung, die unter den Parolen Brot, Freiheit und Frieden mehr oder weniger spontan ausgebrochenen Aprilstreiks, die von der Arbeitsgemeinschaft und dem Spartakusbund voll unterstützt, von der Mehrheitssozialdemokratie und den Gewerkschaften aber scharf verurteilt wurden, auf Seiten des bürgerlichen Lagers hingegen und auf Seite des bürgerlichen Lagers und der Regierung die Angst, dass nunmehr auch in Deutschland die Arbeiter russisch reden könnten und daher Zugeständnisse und Reformen unaufschiebbar geworden waren, um die innere Geschlossenheit des Reiches aufrechtzuerhalten. Die Folge davon war eine Annäherung der bürgerlichen Mittelparteien, nämlich des Zentrums der Fortschrittlichen Volkspartei und Teilen der Nationalliberalen, an die Position der Mehrheitssozialdemokratie und die dadurch ermöglichte Bildung eines Verfassungsausschusses im Reichstag sowie die auf Druck von Bethmann-Hollweg erfolgte Osterbotschaft des Kaisers, die das geheime und direkte, aber noch nicht allgemeine Wahlrecht für Preußen ankündigte, dessen Einführung aber erst für die Zeit nach dem Krieg vorsah und deshalb nichts anderes als eine leere Versprechung blieb. Hatten die Streiks vom Frühjahr 1917 dem Spartakusbund und der Sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft die Möglichkeit eröffnet, sich vor den Massen als Oppositionspartei zu legitimieren und ihre Basis zu vergrößern, so brachten sie andererseits die Mehrheitssozialdemokratie in eine schwere innerparteiliche Krise. Mit der russischen Revolution war nämlich die bisherige ideologische Rechtfertigung des Krieges als eines gegen den Zarismus gerichteten Kampfes weggefallen. Der zunehmende Druck von unten und links stellte ihre gesamte Taktik gegenüber der Regierung in Frage, da diese Politik Erfolge oder konkrete Zusicherungen der Regierung weder auf dem Gebiet der innenpolitischen Reformen noch auf dem Gebiet der Friedensregelung bisher gebracht hatte. Dieses Dilemma versuchte die Mehrheitssozialdemokratie zu überwinden, indem sie einerseits von der Regierung schärfere Maßnahmen gegen die sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft forderte und andererseits, um ihre neuerliche Zustimmung zu den Kriegskrediten überhaupt noch rechtfertigen zu können, vom Reichskanzler verpflichtende Zusagen in Richtung einer Friedensbereitschaft auf der Friedensformel des Petroburger Sowjets ohne Annexionen und Kontributionen zu erreichen versuchte. Es war aber immerhin bezeichnend, dass die Mehrheitssozialdemokratie von sich aus nicht imstande war, sich aus dieser Krise, diesem Trauma der Isolierung zu befreien, in dem sie sich im Frühjahr und Sommer 1917 befand. Und erst durch die Regierung, durch die Rede des linken Zentrumsabgeordneten Erzberger vom 6. Juli 1917 erlöst wurde, dass sie den eigentlichen Anstoß zur Bildung des interfraktionellen Ausschusses gab, jener Reichstagsmehrheit, die mehr oder weniger bruchlos bis Kriegsende erhalten bleiben sollte. War also schon die Initiative zu diesem Ausschuss nicht von der Mehrheit Sozialdemokratie, sondern vom Zentrum ausgegangen, so gingen auch in der Folge die Folgerungen, die Forderungen der Mehrheit Sozialdemokratie weder auf dem Gebiet der Friedensregelung noch in Bezug auf die innenpolitischen Reformen über die der anderen bürgerlichen Parteien des interfraktionellen Ausschusses hinaus, sondern sie blieben ihnen völlig untergeordnet. Die hilflose und rein passive Haltung aller Parteien des Ausschusses beim Sturz Bethmann-Hollwegs, die berühmte Zusatzformel, wie ich sie auffasse, mit der der neue, als Vertrauensmann Ludendorffs ernannte Reichskanzler Michaelis, die an sich schon nichtssagende und völlig belanglose Friedensresolution der Reichstagsmehrheit vom 19. Juli 1917 kommentierte, all dies konnte niemanden darüber hinwegtäuschen, dass der Reichstag auch weiterhin zur Bedeutungslosigkeit verurteilt blieb und die ausschließliche politische Macht bei der obersten Heeresleitung verblieb. Dementsprechend müssen die Äußerungen des mehrheitssozialdemokratischen Abgeordneten David, der damals bereits von Kryptoparlamentarismus sprach, mehr als politisches Wunschdenken, denn als eine adäquate Beschreibung der politischen Realität des Reiches angesehen werden. Von Seiten der unabhängigen Sozialdemokratie und des Spartakusbundes war von Anfang an die gesamte Aktion des interfraktionellen Ausschusses bei Kanzlerwechsel und Friedensresolution zu Recht als eine bloß parlamentarische Deckung der Militärdiktatur Ludendorffs und als ein reines Täuschungsmanöver bezeichnet worden. War also im Herbst 1917 aufgrund dieser vollständigen Niederlage der Reichstagsmehrheit gegenüber der obersten Heeresleitung die innenpolitische Reform des Reiches und seiner Verfassung wieder vollkommen von der Tagesordnung abgeschrieben, so rückte mit dem Sieg der russischen Oktoberrevolution und den im Dezember beginnenden deutsch-russischen Verhandlungen von Brest-Litovsk für die Parteien der Reichstagsmehrheit wiederum die Friedensfrage in den Mittelpunkt der Diskussion, während für Mehrheitssozialdemokratie, unabhängiger Sozialdemokratie und Spartakusbund die Haltung zur bolschewistischen Regierung in Russland im Speziellen zu einer Testfrage wurde. Positiv und ohne jeden Vorbehalt nahmen nur die sogenannten Bremer Linksradikalen und der Spartakusbund zur sozialistischen Revolution in Russland Stellung, während in dieser Frage innerhalb der unabhängigen Sozialdemokratie nunmehr erstmals ihre innere Zerrissenheit zwischen einem linken Flügel um Däuming und die revolutionären Obleute und einem rechten Flügel um Kautsky und Haase sichtbar wurde, jene Zerrissenheit, die am deutlichsten erst in der Novemberrevolution und später hervortreten sollte. Die Mehrheitssozialdemokratie nahm prinzipiell gegen die bolschewistische Revolutionsregierung und gegen eine eventuelle Übertragung der russischen Methoden auf Deutschland Stellung. Das Auffallendste aber war das völlige Versagen von Mehrheitssozialdemokratie und unabhängiger Sozialdemokratie in ihrem Verhalten an den deutsch-russischen Friedensverhandlungen, dass sie nicht anders als die übrigen bürgerlichen Parteien des Reichstags dabei die Generale schalten und walten ließen, wie sie wollten, und sich lediglich auf eine moralische Kritik an der deutschen Verhandlungsführung und an dem Gewaltfrieden von Brest-Litovsk beschränkten. Für die Mehrheitssozialdemokratie im Speziellen war bei diesem Verhalten und der Stimmenthaltung bei der Abstimmung über den Brest-Litovsker Friedensvertrag im März 18 im Wesentlichen drei Gründe maßgebend. Erstens, eine Interpretation des Friedens ohne Annexionen, die territoriale Erweiterungen zumindest im zumindest im Osten, niemals grundsätzlich ausgeschlossen hatte. Zweitens, die Angst, durch ein schärferes Auftreten den bestehenden Block der Reichstagsmehrheit zu zerstören und dadurch wieder in die Opposition gedrängt zu werden. Und schließlich die latente Hoffnung, dass nach dem Friedensschluss im Osten ein deutscher Sieg wieder in greifbare Nähe gerückt sei, wie die nationalistische Euphorie, in die die Parteiführung der Mehrheitssozialdemokratie zu Beginn der deutschen Westoffensive im Frühjahr 1918 verfiel, zur Genüge beweist. Nicht anders als zu den Verhandlungen zum Frieden von Brest-Litovsk war die Haltung der drei Lager der deutschen Sozialdemokratie zum politischen Massenstreik vom Jänner 1918, der, voll unterstützt nur von der Linken, als die spontane Antwort der Arbeiter auf die deutsche Verhandlungsführung und das dabei zutage getretene Versagen der beiden anderen Arbeiterparteien ausgebrochen war und einmal mehr bewies, dass die Radikalisierung der Arbeiterklasse vielleicht weniger in Bezug auf ihre innenpolitischen Forderungen als vielmehr in Bezug auf die Forderung nach einem sofortigen Frieden ohne Annexionen und Kontributionen viel weiter fortgeschritten war, als dies von den Parteien, die sie im Reichstag repräsentierten, zum Ausdruck gebracht wurde. Insbesondere für die Mehrheitssozialdemokratie und die Gewerkschaften bedeutete der Jännerstreik eine kurzzeitige Phase ihrer völligen Isolierung von der Arbeiterbewegung, da sie die Streikbewegung nicht nur nicht unterstützt, sondern wegen ihres politischen Charakters scharf verurteilt hatte. Indes zeigte gerade auch der Januarstreik, dass dies seit Kriegsbeginn von der Mehrheitssozialdemokratie verfolgte und der Burgfriedenspolitik zugrunde liegende Taktik, nämlich durch ein Auffangen und Abblocken der gegen den Krieg und die Militärdiktatur anwachsende Massenbewegung, durch diese Loyalität gegenüber der Regierung, Gleichberechtigung und innenpolitische Reformen von oben zugestanden zu halten, zum Scheitern verurteilt war. Auch in dieser Hinsicht ist also das Urteil Rosenbergs, dass der Jännerstreik die Generalprobe für die Novemberrevolution war, zutreffend, nicht nur in dem Vergleich, dass beide Male breite Volksmassen, die zwar in ihrer politischen Zielsetzung mehr oder weniger mit den beiden großen Arbeiterparteien übereinstimmten, aber von der Taktik dieser Parteien vollkommen abwichen und größtenteils außerhalb deren Kontrolle, ja zum Teil gegen deren Willen, sich mit direkten Aktionen für die Beteiligung des Krieges, für die Beendigung des Krieges und der Militärdiktatur im Inneren wandten. Denn wenn gleich Ende September 1918 die Reichstagsmehrheit von Mehrheitssozialdemokratie, Zentrum und Fortschrittliche Volkspartei zum ersten Mal seit ihrem Bestehen von 1917 einen entschiedenen Vorstoß zur Unterwerfung der militärischen Macht unter die politische des Reichstags für sofortige Friedensverhandlungen und die volle Parlamentarisierung Deutschlands forderte, so kann die Verwirklichung dieser Forderungen nicht als ein Erfolg dieser Aktion angesehen werden, sondern sie war in erster Linie die Folge der militärischen Niederlage, also die Folge der militärischen Lage, die der obersten Heeresleitung keinen anderen Ausweg mehr offen ließ und sie zu diesem Schritt zwang. Nämlich so, wie sich Staatssekretär von Hinze am 29. September 1918 gegenüber der obersten Heeresleitung ausdrückte, als diese ihre militärische Bankrotterklärung abgegeben hatte. Es gelte nunmehr, so schrieb Hinze, unverzüglich durch die Übertragung der Verantwortung für die Friedensverhandlungen an eine parlamentarische Mehrheit die Revolution von oben einzuleiten, um dadurch den Konsequenzen für die eigene Niederlage zu entgehen und die Revolution von unten zu verhindern. Danke vielmals für Ihr ausführliches Referat. Ich glaube, wir machen jetzt eine Pause. Ich habe mal das so mit der Weile in Topo. Signore e signori, volete entrare? Thank you. Signore e signori, se volete prendere posto così, guadagniamo un po' di tempo per averla di più per la discussione. Se permettete, per coloro che non conoscono il tedesco, tradurrei brevemente in italiano le considerazioni così ampie e ricche del Schreier, che è partito dall'atteggiamento fissato dall'internazionale socialista, tra parentesi, dominata largamente dalla socialdemocrazia tedesca in quell'epoca, di fronte al problema del pericolo di una guerra. Nel 1907, in un congresso dell'internazionale tenutosi proprio in Germania, a Stoccarda, il problema fu discusso forse la prima volta in modo più concreto, e si scontrarono due tesi, quella di una parte dei socialisti francesi e inglesi che propugnavano lo sciopero generale contro la guerra, ove questa si fosse resa, pericolo si fosse resa appunto, e il partito tedesco ancora rappresentato da Weber, che riteneva impossibile, almeno in Germania e anche altrove in realtà, uno sciopero generale in caso di mobilitazione, e si giunse ad un accordo in un'opzione. Una nozione redatta da Leni in Luxemburgo, che era detto, Marto, che chiamava, imponeva semplicemente ai partiti socialisti l'obbligo di chiamare le masse alla mobilitazione, alla protesta contro la guerra, e in caso di scoppio della guerra, a una loro azione di protesta per farvi cessare l'ostilità e rovesciare il sistema del capitalismo. Senza prendere posizione, che vuol dire si scartava l'arma da sole, l'arma efficace, cioè lo sciopero generale. Quando poi il pericolo di guerra si rese acuto, l'internazionale si convocò ancora a Bruxelles e anche lì si constatò che lo sciopero generale non era in realtà possibile in nessun paese, in nessun partito, salvo forse i francesi. Hanno provato poche settimane prima, aggiungo io, il congresso della Federazione della Senna, dissero che avrebbero potuto fare qualche cosa su questo, oltre l'opera nota di Hobbes, che è tradotta anche in italiano, in italiano sono lettere anche tedesche, il libro più primo in italiano che in tedesco. Quindi si può leggere le memorie della Papa, no? Partecipò per la direzione del Partito Socialista Italiano a quella seduta che sosteneva la tesi di Stiva. Però il Partito Socialista Tedesco non solo confessò il Partito Socialista Tedesco, non soltanto si trovava nell'impotenza di fare qualche cosa contro la guerra, ma in realtà invece ha avviato delle trattative con il governo tedesco. Portarono poi alla visione alla guerra, non solo alla passività, ma anche alla visione. Queste trattative furono avviate perché da parte degli organi militari tedeschi c'era l'intenzione di approfittare della preparazione dello stato d'assedio, che ovviamente nel momento della dichiarazione della guerra sarebbe entrato in vigore, per sciogliere il Partito Socialista Democratico. L'imperatore stesso pensava che in quel momento si dovesse sciogliere il Partito Socialista Democratico. Più intelligente dei generali, il capo del governo tedesco, che viene detto al Colle, invece pensava che fosse controproducente sciogliere la vigilia di una guerra che implicava la mobilitazione di grandi masse della popolazione, la socialdemocrazia che rappresentava più di un terzo dell'elettorato, e fosse invece più conducente trattare con i socialdemocratici per ottenere dell'assenso alla guerra stessa. Queste partite furono condotte in segreto sia con il presidente del partito che era a casa, sia con uno degli uomini dell'Aules del partito che però in quel momento trattava anche, almeno pretendeva di trattare per la direzione del partito di deputato, si deve poi venne in Italia per la nostra missione. Insomma, queste trattative risultavano infatti che la socialdemocrazia si era messa sulla strada di assicurare un po' dei diritti di guerra, e del resto, per essere del tutto sicuro. futuro che avrebbe tutto il mondo favorevole, il cancelliere si precipitò a dichiarare guerra prima alla Russia che alla Francia, perché naturalmente dando la paura l'odio verso lo zarismo era più giustificabile il voto favorevole della socialdemocrazia alla dichiarazione di guerra. Nonostante l'impiego e la giustificazione che i capi della socialdemocrazia adottarono, cioè il sentimento patriottico delle masse, era una giustificazione un po' spesso, quale che fosse discutere l'entusiasmo patriottico scatenato dalla notizia della guerra, esistette, religioso o meno, ma la socialdemocrazia e il suo atteggiamento l'aveva già detto prima. Quello che sperava la socialdemocrazia di ottenere con ciò era, oltre a non essere sciolto, cioè conservare la legalità della sua organizzazione, era pressa di estrema importanza, sperava di ottenere poi anche, attraverso l'atteggiamento realista, delle riforme democratiche interne, soprattutto la trasformazione del suffragio in Russia, che escludeva praticamente gli elettori socialdemocratici, rendeva il voto meno importante proporzionalmente il voto delle altre classi sociali nella proclamazione dell'introduzione del suffragio generale e quale diretto in Russia. E su questo del resto che fallì poi questa politica, diciamo, di unione nazionale della socialdemocrazia, perché non ottenne neanche il suffragio universale diretto e quale in Russia. Ci fu un'opposizione anche di principio, insieme alla socialdemocrazia, ovviamente la sua adottata, l'opposizione di principio di Liebknecht, ma di coloro che poi fondarono la Lega di Spartaco, che si opponeva per principio alla guerra, non aveva subito rotto la disciplina di partito, perché questa era un tabù, ma poi la ruppe alla fine dell'anno, col voto contrario di guerra. Questo gruppo prende sulle posizioni di Lenin, cioè trasformare la guerra imperialistica in guerra civile per il socialismo. La maggior parte degli oppositori, inizialmente erano 20 deputati su 110, mi pare, e poi crebbero il numero di pare arrivarono 40-50, invece non ponevano posizione di principio alla guerra, si opponeva al annessionismo che si manifestava, si rendeva visibile del governo, che prolungava la guerra volendo vaste annessioni a Occidente e Oriente, e considerava fallimentare la politica della maggioranza socialdemocratica precisamente in questo, che non otteneva alcun risultato nella democratizzazione della politica interna della Germania. Questa opposizione, diciamo, non di principio, ma si potrebbe dire politica, fu espulsa poi dal partito, siccome si organizzava come frazione nel 1916, e al principio 17 si costituì un vero e proprio partito socialista indipendente. La svolta non venne però da questo partito, ma venne dalla rivoluzione russa, che costrinse tutti, persino il governo, a promettere una pace senza annessioni e l'introduzione del suffragio universale uguale. Cioè, no, suffragio universale e diretto in Russia, non ancora è qua. Però le masse si radicalizzavano intanto più di come la stessa sinistra socialdemocratica, il Partito Socialista Indipendente, supponesse, e creare un sciopero, già nell'aprile 17, soprattutto uno sciopero generale delle fabbriche di munizioni, del gennaio 18, c'era un'organizzazione che dirigeva nelle fabbriche stesse, diciamo, in fabbrica del Partito Socialista Indipendente, che però vivono anche indipendentemente autonomi dalla direzione del loro partito. Invece la socialdemocrazia uscì dal suo isolamento attraverso un accordo con i partiti liberali, borghesi, con centro cattolico, con i quali fondò una commissione parlamentare, una commissione interpartitica, nella quale si cercava di avviare il problema della democratizzazione della Germania, di rendere possibile una pace di compromesso. Però i risultati non sarebbero fino a quando non si giunse alla disfatta militare del settembre 18, e nel momento della disfatta fu il governo stesso che avvertì i capi militari. conveniva cambiare rotta e mettere nel governo i rappresentanti della socialdemocrazia affinché la responsabilità per la catastrofe militare, per la conseguente pace sconfitta, pesasse non sui rappresentanti del vecchio regime, ma su una base politica molto più larga, operazionale, riuscita anche largamente. Grazie. Su discussione di Ja, ich möchte auf die Motivation der SPD bei dem Kriegsausbruch zurückkommen. Und ich würde sie vielleicht nicht so einseitig auf den innenpolitischen Aspekt beschränken, sondern darauf verweisen, dass in der Tradition der Sozialdemokratie das Verhaltensmodell der doppelten Loyalität gegenüber dem nationalen Staat und gegenüber der internationalen Klasse sich sehr frühzeitig entwickelt hat und seit den 70er Jahren zum ersten Mal die Politik bestimmt hat. Es gibt da dann gewisse Veränderungen im Laufe der Zeit. In den 70er und 80er Jahren entsteht der Vaterlandsbegriff der SPD, in den dann beide Modelle einfließen. Und so macht es dieses Zusammenfließen, macht es der SPD dann möglich, in den Krieg zu ziehen, um die Zukunftschancen ihrer Bewegung als Vorreiterin in der internationalen zu bewahren. Und auch weiterhin diesen Aspekt beizubehalten. Und dann dürfte die Russlandsfeindschaft, auf die auch Valian auf einmal hingewiesen hat, doch nicht unterbewertet werden als Motivation. Es ist eine alte Tradition seit der 48er Demokratie. Marx und Engels haben das immer wieder sehr stark hervorgehoben. Noch eine Bemerkung zur wie motiviert die Furcht der SPD vor Unterdrückung war, dass sie tatsächlich einen Grund hatte noch am 30. Juli der OHL und der deutschen Regierung nicht unbedingt zu vertrauen, zeigt, dass es eine Reise gibt von Otto Braun in die Schweiz mit der Partei, also noch am 30. Juli mit Ebert, um eventuelle Verfolgung. Doch. Die Erinnerung an 1870, 1871. Ja. Bitte. Ja. Entschuldigung, sind Sie fertig? Ja. Ja, ich möchte anders an, was Sie sagen. Ich glaube nämlich, dass man die Stellung der Sozialdemokratie in der Gesellschaft vor dem Ersten Weltkrieg doch sehr stark berücksichtigen muss. Nämlich, dass durch die Zusammenarbeit im Krieg eventuell der Eindruck entstehen könnte, dass die gesellschaftlichen Kräfte vor dem Ersten Weltkrieg bereit waren, mit der Sozialdemokratie zusammenzuarbeiten. Aber es gibt doch massenhaft Anzeichen, dass im Gegensatz dazu gesellschaftliche Gruppen sein müssen, die Arbeitgeber, oder seien es auch teilweise Regierungen, wie etwa in Bayern, die versuchen, die Sozialdemokraten aus dem Staatsdienst hinauszubekommen, sozusagen eine Art radikalen Erlass zu bringen, oder gegen das Koalitionsrecht. Also es war doch vor dem Ersten Weltkrieg ein scharfer Kampf gegen die Sozialdemokratie, und das begründet die Furcht. Und was Sie gerade angesprochen haben, doch sehr stark. Und dann möchte ich noch auf ein zweites Problem hinweisen, was meines Erachtens etwas zu kurz kam, und zwar die Lage der Arbeiterschaft im Krieg. Die ist ja bis 1916 etwas günstiger war, aber sich ab 1916 doch sehr rapide verschlechtert. Und diese Ernährungslage vor allem. Ja, Ernährungslage, ja. Und gerade angesprochen wurde, dass dann die Parole hieß Brot, Freiheit und Frieden, das erscheint mir sehr bezeichnend, dass das Brot ja an erster Stelle steht. Und ich glaube, das muss man berücksichtigen, und dann etwas die These von Rosenberg ein, dass dieser Verdienst letztlich so gut es bedient wird. Sondern ich glaube schon, dass das eben spontan durch die Arbeiterschaft sehr stark ausgelöst wird. habe übrigens bei dieser Gelegenheit Frau Dr. Wittmann hier sehr herzlich begrüßen, die am letzten Tag, am Samstagvormittag über die Sozialdemokratische Parteiorganisation sprechen wird. Sie konnte leider nicht früher kommen und begrüße Sie sehr herzlich bei der guten Arbeit. Ja, ich möchte auch noch was zu der These von Solidarisierung, die Sie gerade angesprochen haben. Es war sicherlich so, dass die Arbeiterschaft, die durch den Krieg, durch unterdrückte kriegswirtschaftliche Maßnahmen und so weiter, bedrückt war, nicht mehr in der Mehrheitssozialdemokratie, ihre Sprecher gefunden hat, sondern in der OSPD. Insofern war schon die OSPD die Parteibildung, die OSPD ein guter Kandidat für die Entwicklung in den letzten 50 Jahren. Das glaube ich schon. Und nicht nur die Elektronen. Aber sehen Sie, das nimmt ja jetzt mit dem anderen zusammen. Der 103. Leute sagen ja eher zu. Aber die anderen haben eben nicht mehr von Klima gesprochen. Da haben sie ausgeschaltet aus der Diskussion. Während die OSPD diese Themen aufgegriffen hat und daran eben weitergeht und damit nicht nur der Umweltschutz, sondern eben auch die politische Situation, die wir beeinflussen. So kam es dann natürlich an sich wirtschaftlich, den Hunger zu diesem Streit. Sie hatten ja in Ihrem Vortrag sehr deutlich die verschiedenen Gruppierungen herausgearbeitet, die vor dem Krieg so viel Ausbruch oder während des Krieges die Entwicklung der Sozialdemokratie gestimmt haben. Sie gehen dann in Ihrer Frage, die sich der Historiker dazu stellen sollte, den Thesen über den Kriegsausbruch, eigentlich dann nicht mehr auf Ihre eigene Meinung ein. Was ist denn eigentlich? War es gerade über eine Massen oder war es die adäquate Reaktion? Wie würden Sie sich da stellen? Denn man muss ja da von den einzelnen Gruppen aus die Taktik beurteilen. Weil die Gruppen sich inzwischen politisch so stark unterschieden, dass sie da keine einzige Strategie oder Taktik haben. Das wäre sehr verwirrend. Wir brauchen es wieder so, dass wir zu alle. Ja, ja, bitte. Ja. Es ist auch die Furcht der Sozialdemokratie und auch die begründete Furcht der Sozialdemokratie hingewiesen worden, Maßnahmen von der Reichsregierung, dass Maßnahmen erfolgen würden bei Kriegsausbruch, dem gegenüber oder nicht dem gegenüber als Ergänzung, möchte ich unterstreichen, was Sie ja auch schon angedeutet haben, dass im Revisionismus schon eine Änderung auch der Einstellung zur Militär- und Kolonialpolitik angelegt war. Also es ist auch ein Motiv der Hoffnung, diese Annäherung bzw. die Zugeständnisse an Militärpolitik und Kolonialpolitik der Reichsregierung. Bernstein nennt diese beiden Punkte unter seinen praktischen reformerischen Vorschlägen. Man solle dem Bürgertum auf diesem Gebiet Zugeständnisse machen. Und das, was er zwar nicht ausspricht, aber was dahinter steht, ist ja doch, dass er auf diese Weise seine Politik der Annäherung gefördert sehen möchte. Ja, doch, dann. Ja, das war der zweite Punkt, auf den ich eingehen wollte. Sie haben eine direkte Verbindung gezogen von den Vorkriegsgruppierungen zu den Gruppierungen im Weltkrieg und nach dem Weltkrieg oder im Weltkrieg. Macht Bernstein zumindest, muss man ausnehmen, der ja sehr bald gegen die auf die Seite der SPD bzw. der ihnen vorhergehenden Gruppen geschlagen hat und der seine Entscheidung für die Kriegskredite, seine anfängliche Entscheidung für die Kriegskredite zumindest rückblickend ganz eindeutig begründet hat mit der Stellungnahme, mit der Wendung gegen Russland. Weil es gegen Russland ging, habe ich zugestimmt, aber als es sich herausstellte, dass das nicht das eigentliche Motiv des Krieges war, da habe ich meine Einstellung sehr bald geändert. Darf ich doch vielleicht zu dem, was Herr Denk gesagt hat, bitte sagen. Ich glaube, man muss auch da differenzieren. Es ist, das erklärt vielleicht noch stärker, die Haltung der SPD im August 1914. Sie ist zwar vielfach sehr groß und es gab sehr viele Unterschiede. Es ist von der einen Regierung diskriminiert worden, in anderen Gebieten hat es bereits Kontakte gegeben. Sie ist in gewissen Gesellschaftskreisen, antipreußische Adel oder Offizierskorps und so weiter abgelehnt worden. Sie ist in Teilen des Bürgertums, ich nach dem Schlagwort Vaterlandslose Gesellen und so weiter verurteilt worden, während es wieder andere Kreise die noch gegeben hat. Ich brauche ja hier etwa nur den Namen zu erwähnen, bei der Jugendbewegung zum Beispiel und so weiter, oder an einen Mann wie Diederichs, nicht nur den Begründer des Diederichs Verlag, den Verleger Diederichs und so weiter, die ganze Kunstbewegung, also für die Arbeiterschaft ein gewisses Interesse gehabt hat. Das hat in der preußischen, ebenso wie in der österreichischen Bürokratie ausgesprochene Sympathien auch für die sozialistische Arbeiterbewegung, oder zumindest ein starkes Interesse und das Bedürfnis, sie als Träger des Staates heranzuziehen und die Nation auf sie zu erweitern, das hat es gegeben. Es ist also hier eine Chance, irgendwie, die teilweise auch im Sommer 18 eine Rolle gespielt hat. Wir haben jetzt eine Möglichkeit, da es gegen Russland gibt, uns zu beweisen, dass wir keine Vaterlandslosen Gesellen sind. Wir können uns integrieren in die Gesellschaft. Auch das soziale Entwicklung und so weiter, der Fortschritt des Proletariats, alles das hat doch dazu beigetragen, dass nicht nur das Negative, nicht nur die Angst eine Rolle spielt. Zuerst ist sicher auch eine Rolle für diese Sache mit der Parteikasse zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite doch auch das, was ja dann in dem berühmten Gedicht von Kröger zum Ausdruck kam, nicht auch in der ganzen Arbeiterdichtung des Ersten Weltkriegs, nicht war immer schon haben wir eine Liebe zu dir bekannt, wo wir haben sie nicht den Namen genannt, nicht war, als du so liebst, so wie bei dem Wort, auf den Lippen nicht, aber im Herzen das Wort Deutschland und so weiter. Weißt du, denke an die Stunde der Gefahr, dass dein ärmster Sohn auch dein getreuester war, nicht wahr? Das ist hier, man mag heute darüber lenken und oder das als eine Sentimentalität betrachten, aber denken Sie, wie stark das, dieses gefühlsmäßige Element in der Arbeiterbewegung, in der Arbeit und so weiter, ja doch enthalten gewesen ist. Also ich glaube, man darf nicht nur die Angst sozusagen und die Furcht, die negativen Punkte, sondern auch Möglichkeit der Chance, etwas, was ja dann nach 1918 ja auch wieder eine große Rolle spielt und nach 1945 wieder, der Schumacher, wir haben die Möglichkeit, uns in die, mit diesen starken Strömungen des Patriotismus, Nationalismus, wie wir sie nennen wollen, zu identifizieren. Wir dürfen uns nicht hier in eine sektiererische negative Art. Was Bibel anbetrifft. Im Kriege der preußisch-französischen Krieg im Jahre 70 war die Bibel zusammen mit den konsequenten und mutigen Opponenten des Krieges. Und zwar selbst Marx und Engels diese Opposition nicht billigten, weil sie dachten, progressive Seite doch auf der Seite der Hass gegen Napoleon. Ja, aber nicht nur Hass, sondern Marx sagte, das Schwergewicht der Arbeit wird von Frankreich und Deutschland verliehen. Und weil Deutschland seine nationale Einigung noch erobern muss, wäre praktisch schon ein imperialistisches, einfach nicht das Wort, aber imperialistisch kann es nicht diese Bedeutung, aber Frankreich nur ein eroberndes Land sein kann. Also Bibel war anti-Bürgerkrieg. Aber dann in den letzten Jahren des Lebens von Engels in der Korrespondenz bibliothek und jetzt finden Sie das, was Frau Hesse jetzt ausgedrückt hat, nämlich sowohl Engels wie Bibel sehen im Falle eines Stils, den Sie sehr wahrscheinlich halten, in das sozialistische Russland, wo das die soziale Demokratie wird die Hände Vaterleibsverteidigung in den Händen nehmen müssen. Und sogar sagt Engels an Bebel, ihr müsst da und Bebel sich hinzu, ihr müsst dann so handeln wie die Jakobiner im Jahr 92, also das Recht erlangen und sogar erkämpfen, die kriegsführende Regierung zu bilden, damit sie den Krieg wirklich energisch gegen das restliche Russland führt. Das 1993 vor Engels Tod. Dann hat er 1910, das ist jetzt ein englischer Forscher, wie sie Akten gefunden, war Bebels Auffassung schon nicht mehr dieselbe. 1910 hat Bebel schon zur Erkenntnis gekommen, dass die größte Kriegsgefahr von der kaiserlichen Regierung selbst zu erwarten ist. Was hat er dann getan? Er hat sich geheim mit der englischen Außenministerium in Verbindung gesetzt und ein Memorandum verfasst, in dem er sozusagen das englische Außenministerium bietet, also was wir dann später in den 30 Jahren Hitler Appeasement Policy, die Politik der Versöhnung, nicht zu befolgen, denn das ist sinnlos, also die preußische Bürokratie, die Generalität und so wollen den Krieg als zeitstarkste. Ich dachte nur, die Niederlage der kaiserlichen Regierung kann in Deutschland eine Demokratisierung durchführen. Aber das Charakteristische ist nicht nur Tatsache, dass Bebel also die Schuld der eigenen Regierung stärker betont, wie die Schuld der zaristischen Regierung, die er natürlich nicht unterschätzt, auch an seinen Zehnerbrüchen, wie es aus seinen öffentlichen Reden hervorgeht. Charakteristisch ist, dass Bebel 1910 dies der englischen Regierung geheim mitteilte, aber sich nicht mehr in der Lage fühlte, in Deutschland das offen auszusprechen. Ob zwar damals noch eine gewisse Pressefreiheit in Deutschland gab, aber der war es nicht mehr. Ich glaube, aus zwei Gründen. Erstens, weil er eben nicht für ausgeschlossen hielt, dass die Regierung doch die Sozialdemokratie vergeben, auflösen kann, wenn sie eine entschiedene Antikriegspolitik treibt. Und wahrscheinlich dachte er auch, dass meine Vermutung war, dass die Massen, die großen Wählermassen der Sozialdemokratie, also 4 Millionen Wähler, 5 Millionen Wähler, würden vielleicht so eine entschiedene Kriegsgegnerschaft wie aus seinem Memorandum an die britische Regierung und die Tatsache, dass er irgendwie im Parallel zu Lenin schon damals für die Niederlage des eigenen Landes auftrat, das würden die sozialdemokratischen Wähler nicht geben. Also die Tragödie war schon da, sowohl zuerst Russenfurcht, aber dann auch Furcht vor Auflösung seitens der eigenen Regierung und nicht, also kein Verständnis seitens der Massen, die doch im Falle des Krieges patriotisch sein würden. Dann möchte ich aber noch wenn das irgendwie bedeutet, dass man den Vorstand der deutschen Sozialdemokratie doch nicht des Verrates besichtigen soll, stimme ich dagegen mit Dr. Schneider, was Südebocks Rolle anbetrifft, vollständig zu, denn ich habe selbst aus meinen Forschungen über die Rolle Südebocks in Italien in den Dokumenten gesehen, wie er in Italien nicht die Politik der Kammer Italien im September 14 das Land um die italienische Sozialdemokratie, sozialistische Partei zu überzeugen, was natürlich nicht mehr nötig war, entschieden gegen Italiens Kriegsentzug und bot eine große finanzielle Hilfe an, die dann abgelehnt wurde. Und in Italien handelte er nicht als Vertreter der deutschen Sozialdemokratie, sondern als Geheimagent Das alles deutet an sich nicht darauf hin, dass sich das Klima verbessert hat. Auch der entstandene Sozialpolitik, die Mittel- und Weiterversorgung, und zwar allgemeine Stadtwasser, die Verteuerung, die Lebensstandard, die Angriff auf Koalitionsrecht, das sind alles so Sachen, die das Klima an sich nicht für die soziale Demokratie verbessert haben. Ja, das ist ja die Hoffnung, die viele sind. Ja, ich wollte gerade, ich meine, wir müssen trennen zwischen der Stimmung der Massen, die jetzt gerade mit Patriotismus angesprochen hat, oder auch Nationalismus, und den Führern, also jetzt speziell bei Kriegsausbrüchen, die Reichsausbrüchen und die Herrschaftsvorstände, die die Politik machten, in Rücksicht auf die Massen oder nicht in Rücksicht. Und da meine ich, müsste man genau unterscheiden zwischen den verschiedenen Gruppen in der Partei, die eine ganz verschiedenartige Strategie und Taktik entwickelt hatten. Und da muss man eben fragen, etwa bei den Rechten, ich würde jetzt Syncum Tabajani mal ausgehen. Syncum ist natürlich ein Sonderfall, der in dieser Art und Weise in der Sozialdemokratie nicht vorkommen kann. In dieser Art und Weise Verräter, also das muss man schon sagen, dass es Verräter gibt. Aber jetzt, wenn man nur die Gruppe etwa um die Frauen nimmt, Georg von Vollmer auch, und Georg von Vollmer ist in dieser Zeit eigentlich nicht mehr der wichtigste Mann. Der wichtigste Mann ist in dieser Zeit nicht gespannt. Wenn man diese Gruppe nimmt, dann hat sie eben ein Konzept. Und sie versucht dieses Konzept im Augenblick des Krieges durchzusetzen, und zwar mit aller Konsequenz und auch mit aller Logik. Und wenn man sagt, der Revolutionsbegriff hat sich seit der Jahrhundertwende entscheidend verändert, auch in der sogenannten konventionären zentristischen Verwaltung, dann muss man sagen, wir haben sich insofern richtig verhalten. Wenn man jetzt den Wertmaßstab etwa des Pazifismus nimmt, der konsequenten Kriegsverlegung, dann muss man sagen, wir haben versagt. Aber wenn man einfach nur sagt, was ist für die Sozialdemokratie jetzt wichtig in diesem Augenblick, um weiter die Massen für sich zu gewinnen, und das sieht zu diesem Zeitpunkt auch die Wählermasse. Denn man wollte über das Parlament diskutieren, das müsste unbedingt mal hier gesagt werden. Das ist, ich meine jetzt ja die. Also innerhalb der zentristischen Parteiführung galt inzwischen das Parlament als das Mittel für die Verteidigungsproletariat. Da gibt es zumindest Briefe von Kautsky, von Bebel und es gibt sogar von Engels, ich möchte sagen, fehlinterpretiert, aber es gibt es nicht. Und im Gegensatz dazu liegen die marxistischen Bewegungen, die aus dieser Zeit eben zahlenmäßig ganz stark waren. Und die marxistische Linke hat sich auch von dem verhalten. Ja, ich habe da versucht, an einige Fragen zumindest, soweit nicht schon Teil vom Professor, ja, den der Professor Andruschka geantwortet wurde, sozusagen. Also, Ihre Darlegung von der Verschiebung des, von der Entwicklung des sozialdemokratischen Vaterlandsbegriffes, also den würde ich im Allgemeinen durchaus, ich glaube, das ist von Konze und Groß ungefähr die These, nicht? Also die Verschiebung seit zumindest 1870, beziehungsweise noch stärker würde ich sagen, eben seit der Aufhebung des Sozialistengesetzes, die Verschiebung von der, vom Loyalitätsbegriff, von der internationalen Nummer auf die AfD, Organisation und die eigenen Parteien. Und das, mit dem würde ich übereinstimmen. Das ist unweigerlich. Der internationale Begriff. Der wird zurückgedrängt. Als Vorrang. Ja, aber ist noch präsent. Ja, er ist präsent, sicher. Wenn man ausgeht, natürlich, wenn man sich auf die Resolutionen der Zweiten Internationale, auf die Kongresse bezieht, dann hat er den Vorrang natürlich. Ja. Die Frage ist, inwieweit diese Resolutionen tatsächlich zur Basis der politischen Praxis gemacht worden sind oder nur als reine theoretisch, als deklaratorische Erklärungen angesehen wurden. Das, glaube ich, ist mehr der Fall, nicht? Was die Frage des Antizarismus betrifft, das ist natürlich ein sehr komplexes Problem, weil müsste man, glaube ich, zurückgehen, zumindest geht der ganze Streit dabei aus, spätestens seit 1905, in der Einschätzung der bürgerlichen Revolution von 1905 in Russland. Denn dort, glaube ich, zeigt sich ganz deutlich, dass sich dort die Linke und Luxemburg, vor allem Luxemburg und Zetkin, in eine andere Richtung entwickeln. Nicht umsonst werden seit 1905, das kommt immer wieder in der Massenstreikdebatte zum Beispiel zum Ausdruck, warum werden in Luxemburg der linke Flügel nicht nur von den Revisionisten des rechten Flügels, sondern auch vom Parteizentrum, die werden immer als Russen werden sie verliert. Also das heißt, man, dass sowohl Also ich glaube ab 1905 spaltet sich zum Problem des Antizarismus, da gehen die Richtungen einfach auseinander. Und wenn man sieht 1914 im Juli, da kann man natürlich aus der, vor allem aus der Lokalpresse, aus der Regionalpresse, wurde meines Erachtens, soweit ich das überblicke, weit stärker gegen Russland geschrieben als etwa, dass ich im Vorwärts zum Beispiel, es gibt den berühmten Artikel vom 30. Juli, wo steht, ein Kampf gegen Russland ist heute nichts Fortschrittliches mehr, sondern etwas Reaktionäres, weil Russland heute ganz anders ist als zur Zeit, sich vor 1905 bzw. 1848, sondern es heißt wörtlich darin, dass Russland heute selbst die Revolution im Leibe trägt. Also die, zwischen, also dem ich würde behaupten, beim linken Flügel war der Antizarismus als Motiv für die Zustimmung überhaupt nicht gegeben. Ich würde dort fast ausschließlich nur die Fraktionsdisziplin. Und das also als Hauptmotiv würde ich sagen. Und dass die deutsche Reichsleitung natürlich generell auf der Ebene des ganzen deutschen Volkes ein großes Interesse daran hatte, als innere Einheitsfront eben diese Russlandsfeindung herzustellen. Das war als psychologisches Moment für die Deutschen. Man darauf ist ja die überalte Kriegserklärung vom 1. August der einzige Effekt, wie es einmal wird man wohl reden über Ultimate, die soziale Umfrage. Also nein, ich glaube. Was betrifft die Frage während des Krieges von Streik und Antikriegsstimmung die objektiven und subjektiven Faktoren? Glaube ich, wenn man verfolgt die Streikbewegung, Demonstrationen, also die mehr oder weniger beginnen vom 1. Mai 1915, dann vom Prozess gegen Liebknecht vom Juni 1915. 16. Also ich würde dort eher die objektiven Faktoren für ausschlaggebend halten. Denn das zeigt sich vor allem bei der Matrosenbewegung vom Sommer 1917 und beim Januarstreik von 1918. Und zumindest, dass trotz aller politischen Propaganda des Spartakusbundes, wenn man seine Anhängerschaft bei Kriegsende ansieht, also ich glaube nicht, dass die Propaganda des Spartakusbundes eine derartige Effektivität gehabt hat, wie es sich in manchen Publikationen vielleicht behauptet wird. Also ich würde das Hauptgewicht seit zumindest ab 1916 auf die objektiven Faktoren verlegen. Wobei man natürlich, also ich würde eher sagen, dass sich sowohl die unabhängige Sozialdemokratie wie der Spartakusbund mehr oder weniger immer an die spontan ausgebrochenen Massenstreiks nachher angehängt und eingegriffen. Also mit ihrer These über den parlamentarischen Mehrheit zur Diktatur des Proletariats, ich glaube, dieser Formulierung, glaube ich, kann man nicht zustimmen, weil zugrunde lagen, wie Sie sagen, die Machtergreifung des Proletariats über die parlamentarische Mehrheit. Das ist ganz klar, also friedlich parlamentarisch stehen, aber das bedeutet natürlich nicht nur die Diktatur des Proletariats. Sie überlegen auch, wie den monatlichen altmachtischen Versuchungen. Dann nimmt man über die Frage der frühen Phase der Generalstaatsdiskussion, ich meine 1903, wo er schreibt, er hilft das Parlament für einen nicht ungeeigneten Zustand. Das war eine, das hat sich der Revolution zu verändern. Aber der Kaufmann, weil die Revolution eben nicht mehr als gewaltiger Aufstand angesehen, wie man in einem solchen Fall des Kriegsausbruchs versuchen könnte, den Krieg umzudrehen in die Revolution im eigenen Land, sondern die Revolution dann eben als ein, zwar als ein Instrument, klar, nicht nur ein Wähler, nicht nur die Festival, sondern die Wählerstimmen für die Fraktion am höchsten, desto eher glaubt man, dass die Chance zu sehen, dass irgendwann die Mehrheit gewonnen sein würde. Ja, Leute wie Liebknecht den Begriff des Verrats gelten zu lassen. Sie würde, wie gesagt, für Südikum, glaube ich, sind wir sowieso, steht außer Zweifel. Allerdings glaube ich auch die Gruppe und Frank, dass die, so, nachdem sie schon den Bruch auch der Fraktionsdisziplin einkalkuliert hat, und das auch hier, dass man, glaube ich, in bestimmten Maße den Begriff des Verrates durchaus gelten lassen muss. Aber eine politisch spannende Karriere. Ja, das würde ich auch sagen. Edmund Fischer hat zum Beispiel in der Diskussion um den Parteispalt in Hamburg 1617, hat Edmund, das hat schon 15 nach Liebknecht ausscheiden, aus der Scherung aus der Fraktion. Da hat Edmund Fischer gesagt, ich wäre bereit gewesen, am 4. August dagegen zu stimmen. Und ich beschreibe der Fraktion das Recht, auch von dieser Sache, weil Liebknecht aus dieser Fahne ausgeschieden ist, ihn auszuschließen. Also das war einer von den Rechten, die das in diesem Aufenthalt aufgelegt haben, dass die 25 auf August bereit gewesen wäre. Damit sind, glaube ich, alle Fragen beantwortet. Der Steuerrat hat unter gewissen Kriterien den Begriff des Verrates, aber doch nicht vielleicht so ganz. Also, der Begriff des Verrates ist natürlich eine moralische Kategorie. Das ist ebenso wie das Schuld, wie die berühmte Schuldfrage, ist eine moralische Kategorie, die dem Historiker durchaus zusteht, die auch in größter Vorsicht, ja doch, glaube ich, auch immer, das ist meine persönliche Ansicht, dass man ja immer sich fragen muss, ja, warum haben die Leute so gehandelt in dieser Situation? Und dann kommt man eben doch sehr oft zu dem Ergebnis, dass sie angesichts der gegebenen Umstände und ihrer eigenen Erziehung oder der eigenen Begleitung der Stadt kaum anders handeln konnten, dass der menschlichen Willensfreiheiten eines der Bezeugenden ein relativ geringer Spielraum gegeben ist. Und ich glaube, das trifft selbst bei einer so tragischen Entscheidung, wie sie die für das der deutschen Sozialdemokratie war. Aber wir haben ja dasselbe, nur um ein Parallele, es wird ja schwierig, da vom Verrat zu sprechen. Das bedeutet, dass die Parallele dazu etwa auch in Österreich haben, wo ihnen zwar erspart wird, für die zu stimmen, wo sie aber Sozialdemokratie in der berühmten Artikel auch auf der Liste der Arbeiterzeit und so weiter eingegangen sind. Der berühmte Tag der deutschen Nation, eine ganz wichtige Haltung eingenommen hat. Also ich persönlich aber, durch das Steuerrat, das Recht sogar, das Recht des Historikers, moralische Kategorien auch nicht von vornherein abzulehnen. Also ich bin da sehr vorsichtig und es ist vielleicht auch ein bisschen eine Frage des Haltens. Ich wundere, aber Herr Steyr hat eines klar gemacht. Also, weshalb ist das, haben Sie sich so entschieden, dass es streitbar war? Welche waren die Konsequenzen? Und ich glaube, was vom Referat am besten hervorgeht, dass die Konsequenzen dann nicht positiv. Also, die Forschung, die Mehrheit, das war nicht das Erreichungswort. Also, ob motiviert oder unmotiviert, der Entschluss hat keine gute Früchte erzeugt. Ich glaube, da können wir an der Professor noch zustimmen. Sie haben das Thema der Integration und Demokratisierung nicht erreicht. Vielleicht kann man dazu noch sagen, Sie sagten, die Position Rosenbergs, auf den die hießen Sie noch heute noch für gültig, soweit ich mich erinnere, dass Rosenberg genau hieß, dass er sagt, die Entscheidung vom 4. August war fast unvermeidbar. Das eigentliche Versagen der Sozialdemokratie liegt nicht in diesem Datum, sondern liegt in den Konsequenzen. Man hat also nicht die Position, die man damit aufbaut, voll ausgeschöpft und eben nicht durchgesetzt, dass das preußische Klassenwahlrecht schon während des Krieges abgeschafft wurde. Man hat nicht durchgesetzt, dass die Demokratisierungsforderungen, die man hatte, dass die wirklich auf den Tisch des Tages kam. Hier liegt das eigentliche Versagen. Man hat die Sicherheitsregierungen und Völker Verantwortung am auch die Schulter der Sozialdemokratie geschoben, die im Ende des Reichsspiels also diese ganze Politik dazu geführt, dass die Schäuble, die Scheidemann und Ebert und so vor dem deutschen Volk und vor der fremden Völker eigentlich als die Schuldigen standen, während die wirklichen Schuldigen sich davon entlasteten. Ja, also danke vielmals auch für alle Teilnehmer. Ich hoffe, dass auch die italienische Politik gehört und verstanden hat. Spero che abbia capito, insomma. Aber,